Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Außerdem ist die Welt voller Menschen, die zunehmend uncool werden. Habe ich mal so beschlossen. Das sollte nämlich das Thema heute Abend sein. Wie wir langsam uncool werden. Das ist natürlich relativ kompliziert zu betrachten. Wir haben das eben versucht, Claudia Kamit und ich. Und das Problem ist, dass wir merken ja selber gar nicht, wie uncool wir eigentlich sind. Da brauchen wir ja andere für. Oder wir brauchen Momente der geistigen Klarheit, die uns darüber die Augen öffnen, dass wir eigentlich ziemlich uncoole Leute geworden sind, beziehungsweise immerhin uncooler sind, als wir uns vielleicht mit 18 noch gefunden haben. Wir müssen, glaube ich, da anfangen, wo wir uns gegenseitig erstmal erzählen, was denn eigentlich das maximal Uncoole ist, was wir uns für uns selbst vorstellen können. Das heißt, ihr guckt euch einfach mal an, wie ihr euer Leben so lebt, wie alt ihr so seid, ne? Also beispielsweise, wenn du 18 bist, guckst du wahrscheinlich irgendwie auf 25-Jährige, die findest du, glaube ich, noch ganz okay. Aber was sind eigentlich mit 35-Jährigen? Das sind doch alte Leute, oder? Ja, wenn du 18 bist, sind 35-Jährige alte Leute, glaube ich jedenfalls. Ich glaube, mit 18 habe ich 35-Jährige alt gefunden. Spätestens 40-Jährige habe ich richtig alt gefunden. Das ist halt quasi scheintot, wenn du irgendwie 18 bist. Und genau darüber würde ich jetzt ganz gerne mal mit euch reden. Also, ab wann, jetzt nur aus eurem Kontext, ne, nur aus eurer Betrachtung heraus, ab wann ist eigentlich jemand alt? Ne? Ab wann ist man alt? Also ab wann würdet ihr sagen, seid ihr alt? Und wenn ihr dann euch die Alten anguckt, wie benehmen die sich denn eigentlich? Sind die noch cool oder sind das eigentlich irgendwie die totalen Lamer? Also die Alten, ne? Die in den beigen Jacken. So aus meiner Perspektive jetzt. Ich bin ja schon über 40. Ich sehe halt alte Leute, also alt in meinem Universum, also ich bin 45 Jahre alt. Wenn ich mir überlege, wer ist denn eigentlich alt, dann sind das so die 60, ne, 65-Jährigen, so ein Renteneintritt. Da fängt in meiner Wahrnehmung an, dass man alt wird. Und was die machen, ist halt, die fahren mit komischen Fahrrädern schlenkernd über einen Radweg und blockieren den ganzen Platz und tragen immer beige Jacken, also beige Blousons. Ja. Und zählen an der Kasse immer das Kleingeld ab. Ungefähr so hatte ich mir die Sendung heute Abend vorgestellt. Also, ab wann ist man eurer Meinung nach alt? 0331 70 97 110. Und was zeichnet dann die aus eurer Perspektive Alten überhaupt aus? 0331 70 97 110. Ich lade euch ein, anzurufen, wie habe ich es eben auf Twitter so schön diskutiert? Was heißt diskutiert? Ich wurde gefragt, ob das bedeutet, dass wir jetzt 2 Stunden lang über die Jugend von heute schimpfen wollen in dieser Sendung. Können wir natürlich machen, aber eigentlich würde ich ja viel lieber mit euch über die Alten von morgen schimpfen in dieser Sendung, die ihr natürlich selber sein werdet. Ich auch, natürlich, weil wir alle ja älter werden. Ich wüsste ganz gerne von euch, wann denn überhaupt jemand als alt gilt, also in eurer Wahrnehmung, oder vielleicht gibt es ja auch tatsächlich irgendwie ein wissenschaftliches Datum, ab dem jemand als alt gilt, oder irgendwie ein zumindest soziologisches Datum, ab dem man als alt gilt, vielleicht so ab Renteneintritt oder ab dann, wo man nicht mehr ordentlich Auto fahren kann, oder ab dann, wo man die Brille abnehmen muss, weil man altersweitsichtig geworden ist, so wie ich neuerdings irgendwie. Das ist so auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh fuck, du wirst älter. Ne, weil solange wir jung sind, da sind wir ja unsterblich. Ne? Irgendwann fällt einem halt nur auf, oh, man ist ja gar nicht so unsterblich, sondern man altert so vor sich hin und entdeckt so komische Dinge an sich. Bei mir ist es, wie gesagt, im Moment die Alterssichtigkeit. Das ist das, kennt ihr vielleicht, wenn ältere Leute beim Lesen das Buch sehr weit von sich weghalten. Ja, das kommt daher, dass die Augen langsam aber sicher nachlassen. Wann gilt man eurer Meinung nach als alt? 0331 70 97 110. Und was seht ihr dann eigentlich in denen, die älter sind als ihr selbst? Ebenfalls 0331 70 97 110. Habt ihr vielleicht selber schon bemerkt, dass ihr älter werdet? Also ist das eine Kategorie, in der ihr denkt? Also ich zum Beispiel denke mittlerweile, wie gesagt, ich bin 45 Jahre alt, ich denke mittlerweile in so Kategorien wie, ja, wenn ich dann mal 65 bin, was mache ich denn dann eigentlich? Das hat mich vor 10 Jahren einen feuchten Kehricht interessiert. Und jetzt habe ich den Salat. 0331 70 97 110. Wir reden über das Älter und Zwangsläufige, vermutlich Zwangsläufige, auch uncool werden, wenn denn die Jahre so vergehen. Und den Anfang, den macht der Eddie aus Dresden. Hallo Eddie. Moin. Eddie, du bist 17. Genau. Ab wann ist man alt aus deiner Perspektive? Aus meiner Perspektive ist man alt, wenn man nicht mehr mit seinen Kollegen oder Freunden unternimmt und wenn man sozusagen gar nicht mehr so großartig unternimmt. Naja, wie viel unternimmst du denn und ab wann ist nicht mehr großartig viel unternehmen? Ein Alter willst du wissen, bestimmt, was? Ja, das wäre natürlich das Einfachste, ne? Aber ich finde die abstrakte Erklärung eigentlich ganz interessant, weil ich unternehme natürlich auch immer noch was mit meinen Freunden. Ja. Aber ich gehe halt nicht mehr von Donnerstagabend bis Sonntagmittag feiern, wie so ein Wahnsinniger, sondern ja, gerne, also am liebsten eigentlich so Sonntagmittag auf die Afterhour gehen, nachdem ich Samstag früh im Bett war. Ne? Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt mal so als Alter vielleicht so Mitte, Ende 30 sowas, als alt schon mal. Mhm. Naja, mit seinen Freunden unternehmen. Also wenn man zum Beispiel wöchentlich was mit seinen Freunden unternimmt, ist das? Naja, aber was ist dann, wenn du auf einmal Familie hast? Naja, kann man aber trotzdem ja mit der Familie von den Freunden was unternehmen. Irgendwie wie Wochenausflug oder also Wochenendausflug oder sowas eben. Aber macht man das wirklich? Also erlebst du das, dass deine Eltern mit ihren Freunden und dir Wochenendausflüge unternehmen? Nee, bei mir nicht. Nee. Das ist so richtig. Das ist halt, naja, klar, das ist richtig, was du sagst. Das heißt, du bist alt? Bitte? Du bist also alt? Nee, so schätze ich, nee, das denke ich nicht bei mir, nicht, weil ich sage mal, zum Altsein gehört ja auch sicherlich, dass nicht mehr feiern gehen und sowas. Ja, man kann halt nicht mehr so oft, ne? Weil wenn du einen gesoffen hast, dann dauert es halt länger, bis du wieder auf die Füße kommst. Ja, so ist es. Hast vielleicht du denn durch Familie und sowas nicht mehr feiern gehen? Das ist so halt. Na klar, man hat ja noch. Gesagt, das ist ein Verantwortungsproblem, ne? Wenn du auf einmal noch Kinder hast, kannst du halt nicht irgendwie jeden Abend, hey, richtig, Kasten Bier im Kopf nach Hause kommen. Ja. Erstmal alles vollkotzen und so. Das gibt es was bei den Alten, also 35, also Mitte, Ende 30-Jährigen oder Älteren, wo du sagst, so will ich nie werden? Oder hoffentlich werden? Ja, gibt's so. Was denn? Naja, also ich kenne so 2-3 Leute, wird eben jeden Tag dann 5 Bier und sie jetzt eine Schachtel kippen oder so. Und das ist eigentlich nur so mein Ziel, was ich erreichen will. Aber ist das was am Alter liegt? Eher an der Gewöhnung von der Jugendlichkeit, also vom Jugendalter von denen. Ach so, dass man nicht aufhört, jeden Tag 5 Bier zu trinken? Bitte? Dass man nicht aufhört, jeden Tag 5 Bier zu trinken, meinst du? Naja, das ist dann eher die Sucht, denke ich mal, wenn man dann irgendwo in den Stadt reinkommt und dann... aber ich denke mal, ab einem gewissen Alter gehört das dann mal dazu, eben schön nach Feierabend oder so mal ins Bett zu trinken und so. Stimmt, das ist eher so ein Ding bei, ich sag mal, Erwachsenen. Mhm. Nicht unbedingt bei Älteren, aber das so als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie es heute ist als Jugendlicher, ehrlich gesagt. Bei uns war es wirklich so, dass wir am Wochenende, gib ihm, ja, aber dann so Montag bis Freitag waren wir eigentlich immer brav. Ja. So ist es so ziemlich heute noch. Also bei uns, ich wohne auf dem Dorf und ja, so ab und zu, wenn eben mal die Lust besteht, dann nach dem Feierabend kannst du schon mal einen trinken, aber so jetzt nicht, dass hier in der Woche mal total ein Absturz und sowas ist. Also sowas eigentlich kaum. Dann eher eben mal auf Party, wie es halt ist. Wieder, wenn du dann reinrutschst, dann bist du drinne. Wenn du reinrutschst, bist du wo jetzt drinne? im Bierkonsum. Bist du schon im Bierkonsum drinne? Wo bin ich? Im Bierkonsum drin. Ich bin dabei. Du bist also gewöhnst dich gerade dran. Heute ja jetzt. Also dabei. Ich dachte jetzt, so insgesamt. Naja, nee, es geht noch heute. Schön, wir haben hier schön Feuerchen, Bierchen. Ja. Na? Und da geht das nämlich alles. Kannst du dich dran erinnern, als du kein Bier getrunken hast und das vielleicht auch irgendwie uncool fandst, Bier zu trinken? Weil ich kann mich daran erinnern. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich es total uncool fand, dass die anderen Bier trinken und dass die anderen geraucht haben. Das fand ich total schlimm. Ja, gab's auch. Das war, naja, das Ding war so bei mir mit 12 bis 14 sowas. Wenn du dann die Leute in irgendeinem Stadtpark siehst und auf der Mauer und so. Bierchen und chillen und, naja, sah nur dementsprechend aus. Aber so jetzt diese, also dass das, na ich sag jetzt mal Asi, ja, so finde ich es nämlich. Ja. Hast du eben so, wenn du gemütlich mit deinen Freunden rumsitzt, ja, ne? Und, also es hat dich... Ja, aber die denken halt auch, dass sie gemütlich mit ihren Freunden rumsitzen. Ne? Ja, klar, aber naja, das ist Ansichtssache, klar. Ja. Was wird denn das Nächste, was du heute uncool findest, was du selber machen wirst? Weißt du das schon? Hast du einen Verdacht? Warte mal, was werde ich mir jetzt uncool finden? Dann das Feuer auszumachen und das Bier wegzustellen. Ja, aber das ist ja kurzfristig gedacht jetzt nur. Ne? Ja, das ist ja kurzfristig gedacht, ja. Nee, also so einen direkten Plan habe ich mir nicht. Hast du überhaupt einen Plan? Gute Frage eigentlich, mit 17? Ich hatte mit 17 keinen. Vom Lebensziel her, oder? Ja. Naja, nee, eher weniger. Machst du noch Schule? Nee, ich bin im Beruf Kfz-Mechatroniker. Naja, aber da hast du ja zumindest schon mal eine Richtung. Ja. Willst du das bleiben oder machst du das nur, weil du nichts Besseres gefunden hast? Nein, das ist meine Berufung, ja. Aha. Weil ich gerade fürs Schrauben und so lebe ich, weil das ist nur mal seit 2 Jahren. Ich habe mir alleine eine Semi aufgebaut. Ah, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Kann das sein? Nee. Das war ein anderes Thema. Das war ein anderer, ja. Ah, okay. Da habe ich auch mitgehört, aber das war ein anderer. Eine Semi aufgebaut? Was genau für eine? B2-4, also eine S51. Eine was? Eine S51. S51, okay. Ich muss nur noch mal, ich muss immer noch mal googeln, weil ich bin hier im Westen groß geworden. Ich kenne die Dinger nicht auswendig. Ah. Eine S50 ist mit einem also da sieht der Motor komplett anders aus als bei der S51. Bei der S51 ist der Motor viereckiger gehalten und bei der S50 siehst du am Lichtmaschinendeckel rechts, siehst du, dass der viel runder ist als der bei der S51. Mhm. Warum ausgerechnet die Karre? Weil, also jetzt mal so unter uns Beetschwester, ich finde die sowas von hässlich. Ja, na, Ansichtssache, ja. Ja, ja, klar, aber also ich käme halt im Traum nicht drauf, mir so ein Ding aufzubauen. Ich sage mal, dass die durch die Kindheit, denke ich mal, weil wir uns im Dorf sind viel damit rumgefahren immer und denkst, na, schön, wisst ihr, mit Fahren dann irgendwann mal, naja, dann wurde das halt aufgebaut so. Und das ist so, denke ich mal, ein kulturelles Wert des Ostens, sage ich mal. Ja. Ja, wann sind die letzten gebaut worden davon? Also von der S51 wüsste ich jetzt so 90, 91 würde ich denken. Mhm. Knapp. Und dann gab es ja noch so, also hat Simson eine Roller hergestellt, wie es dann eben von der bundesdeutschen Einigung, wie es dann eben war, dass sie bloß noch 45 fahren durften. Mhm. Ach, die sind doch schneller jetzt? Deine? Ja, ne, die bis 90 gebaut wurden, dürfen 60 fahren. Also sozusagen mit einem AM-Führerschein darfst du 60 fahren, wo du eigentlich mit einem normalen Roller bloß 45 fahren durftest. Aha, das heißt, wenn ich mir jetzt so ein altes Ding kaufe, kann ich mit dem Ding auch mit 60 durch die Gegend knattern? Ja. Ja, warum sagst du das nicht gleich? Und wenn du es dann noch richtig gut optimierst, dann schaffst du die 70-75. Optimierst, wir haben sowas früher Frisieren genannt und es war illegal. Ja. Naja, illegal kommt drauf an, was du machst. Wenn du an der Motorsteuerung, oder ne, was heißt Motorsteuerung? An der Zündung. Ja. Ja, an der Zündung sozusagen, wenn du da nicht dran änderst, kann dir nicht passieren, an der Kubikzahl, wenn du da nicht änderst, kann dir nicht passieren, aber du kannst viel eben beim Vergaser, weil ist ja alles immer mit Vergaser. Ja. Und da kann man viel eben die ganze Luftströmung, dass dort nicht großartig verwirbelt wird. Das haben wir früher auch gemacht mit Floris, also mit Kreitlers. Kreitler Flori hieß das Ding. Da hast du dann halt auch irgendwie einen Ansaugschutzen aufgebohrt und einen Luftfilter ein bisschen ausgeräumt und sowas. Aber dafür sind wir verknackt worden wie blöde. Das ist illegal. Nee. Also ich habe in meiner Gegend, wo ich jetzt bin, wie gesagt, im großen Kreis Dresden, genau. Eher Kamenz eben, Ja, was habe ich jetzt? 3, 4 Kontrollen innerhalb von 2 Jahren? Ich habe meinen Führerschein seit April 2013. Ja gut, weil die Polizei es nicht kapiert hat, was da los ist, aber... Naja, weil die ich sage immer, die haben eh keinen Plan, großartig, sage ich, gerade von den Simis. Das ist interessant. Bei uns... Da fragen, du, da habe ich ein schönes, was du vielleicht drüber lachen kannst. Da hatte ich eine Kontrolle gehabt, haben sie geguckt alles, war immer ein freier Führerschein, war alles gut. Und da guckt er innen nach vorne bei der Lampenmaske, wo die Lampe eben ist. Ja. Und drüber, bei der S51 ist ja noch der Tacho. Mhm. Und bei der B2-4 hast du dort eine Tachobeleuchtung. Und die fällt bei mir öfters raus, weil die ihn richtig dort drin hält irgendwie. Ja. Er ist rausgefallen und da fragt der eine Polizist den anderen, du guck mal, das ist doch Standlicht, oder? Und da sage ich, nee, das ist die Tachobeleuchtung. Und ich sage, das kann nicht sein. Sag ich doch, das ist das. Gucken Sie mal, wo Standlicht ist und das Standlicht war noch drin und alles. Manchmal, wenn man es nicht auskennt, dann sollte man es wirklich lassen. Ne? Das ist ganz interessant. Also zu meiner Zeit, ne? Hm? Der Onkel, ich packe jetzt den Onkel aus. Zu meiner Zeit. Kann ich mal fragen, wie alt du bist? 45. Also richtig alt. Also aus deiner Perspektive gehe ich an Krücken und hüstle immer so komisch. Nee, so, weißt du? Ja gut, ich kenne dich jetzt so nicht, also jetzt nochmal so zum Thema, aber also ein Alter kann ich eigentlich bloß einschätzen, wenn ich den Menschen kenne. Wenn der mit 45 trotzdem auf der Party rumhabt, dann ist er für mich trotzdem noch jung, sozusagen. Gut, komm zu deiner Geschichte. Ja, also zu meiner Zeit war es halt wirklich so, dass wir, dass die Polizisten noch nicht so genau wussten, womit sie es zu tun hatten. Ja. Und dann gab es halt so eine Generation Polizisten, die wussten ganz genau Bescheid und die haben uns dermaßen abkassiert, das war echt übel. Ja. Und anscheinend ist es dann jetzt so weit, dass sie es wieder nicht mehr wissen, weil diese ganzen Motoren gar nicht mehr so gängig sind. Ja, alles in Vergessenheit vielleicht irgendwo geraten oder. Ja klar, also ich meine, heutzutage fahren ja nur diese Plasterroller durch die Gegend. Naja, und das ist bei uns zum Beispiel, also ich sage mal gerade im Osten oder beziehungsweise gerade in unserem Kreis, dass es kaum noch sich einer traut, mit dem Roller rumzufahren, weil das ist hier sehr verpönt. Gibt's dann aufs Maul irgendwie oder was? Nee, das ist nicht unbedingt, aber das ist einfach, na, du wirst dann, sag ich mal, so dafür verspottet. Weil das ist, man fährt keine Rolle, man fährt eine Filme. Naja, nee, man fährt halt Vespa. Wir Vespa-Fahrer haben dann halt immer über die, wie heißen die Dinger, Schwalbenfahrer gelacht. Naja, das sind wir, ne? Ja, so ein bisschen Religion auch irgendwie, glaube ich. Naja, oder eben der Kult, wo du abstammst. Eben, ja. Ich bin vorgestern bin ich mit dem coolsten E-Bike gefahren, mit dem ich bisher gefahren bin. Das wäre jetzt nochmal was die Roller ablösen dürfte, meinetwegen. Ja. Das war wirklich richtig geil. Von Specialized, kostet auch irgendwie direkt 3.800 Euro. Ja, ich habe gedacht, oh fuck. Na ja. Aber geiler Elektromotor drin und richtig gut verbaut. Wisst ihr, was auch gut ist? Ich fahre Motocross. Ja. Mit der S51? Nein, mit einer KTM SX150. Okay. Also nochmal 100 Kubik mehr. KTM, keine 1000 Meter. Ja. Die läuft gut. Nee, auf jeden Fall, da haben sie ja auch von einem halben Jahr oder Vierteljahr oder vielleicht sogar schon von einem ganzen Jahr, ich weiß nicht, hatten sie die erste Elektro-KTM rausgebracht. Die ist auch so geil. Dermaßen geil. Ja. Die wiegt 30 Kilo weniger, also sprich ungefähr 60 Kilo. Ja, und hat doppelt so viel Drehmoment. Ja. Ja. Und die Akkulaufzeit ist halt sehr begrenzt. Ich glaube, wenn der Vollast fährst, eine Dreiviertelstunde. Naja, aber die Dreiviertelstunde ist wahrscheinlich die geilste Dreiviertelstunde, die du im Leben hast. Auf jeden Fall. Und beim Motocross, sag ich mal, hältst du eh nicht so großartig mehr als eine Dreiviertelstunde. Da fährst du wirklich eine halbe Stunde, kannst du, wenn du gut, sehr gut trainiert bist, kannst du eine halbe Stunde sehr gut durchfahren. Mhm. Wird das zu anstrengend, oder? Wird es zu anstrengend dann? Ja, gerade auf Knochen und Gelenke und alles. Das ist irgendwann zerrt sich das und dann musst du dann mal eine Viertelstunde Pause machen. Und dann Hat die eine Straßenzulassung, die KTM? Nee, ne? Es gibt verschiedene Modelle. Es gibt immer die EXC, also die Enduro-Variante, dann die SX, die Cross-Variante. Dann wollen sie irgendwie noch eine SM, also eine Supermoto-Variante für die Straße eben rausbringen. Mhm. Soll interessant sein, aber ist halt die Frage von der Reichweite dann auf der Straße. Naja, das Tolle ist ja diese Akkutechnologie, in 5 Jahren wiegen die Dinger genauso viel wie heute und haben doppelt so viel Leistung. Das finde ich immer genau das Coole daran, dass sich das so weiterentwickelt. Das müssen sie eben noch rauskriegen, ne? Ja. Gerade bei die Autos. Ist da genauso. Das funktioniert ja mittlerweile schon ganz gut, also wenn man sich so Tesla anguckt oder sowas. Ja. Wenn du Mechatroniker wirst, wirst du das, um an Autos zu schrauben oder wirst du das, um an Motorrädern zu schrauben? vom Beruf her an Autos zu schrauben. Vom Hobby her an Motorrad und eher zu schrauben. Warum willst du beruflich an Autos schrauben? Statt an Motorrädern? Eine größere Vielfalt an Technik. Mhm. Ich bin in einer freien Werkstatt. Mhm. Also morgen unabhängig. Und damit komme ich so ziemlich an jede Autos oder an alle Autos ran, wo ich was zu machen habe. Und gerade wo jetzt, weißt du, eben mal Citroën oder sowas, was eigentlich ganz ehrlich der größte Scheiß manchmal ist. Citroën. Mhm. Ja. Das hieß es früher schon, da hieß es auch mal, die haben so Spezialwerkzeug, da kommst du gar nicht bei. Und, oh, ganz ehrlich, ein Renault Clio, das müsste ein neuerer sein, von 2010 oder sowas. Wenn man dort den Ölfilter wechselt, dann alle Kfz-Mechatronik-Station, ne? Ja. Wenn ihr dort den Ölfilter wechselt, klebt diese scheiß 30 Klemme ab von der Lichtmaschine und von dem Anlasser. 30 Klemme ist Dauerplus. Jetzt dort ist immer diese 45 Ampere oder 70 Ampere drauf. Ich hatte selber gehabt, das Ding hat immer durchgeknallt. Mhm. Dann war die Hauptsicherung durch und dann musste eine neue bestellt haben. Na super. Ja. Nee, aber Es heißt doch immer, dass ihr Typen auf den Werkstätten eigentlich gar nicht moderne Autos reparieren könnt. Geht das trotzdem? Das würde ich gar nicht sagen. Bei den freien Werkstätten ist es eben durch die Modernisierung, wenn man sich in die freien Werkstätten weniger was so schnell zulegen kann. Mhm. Gerade an der Technik, so Spezialwerkzeug, was du ansprichst, oder Prüftechnik und sowas, da braucht man ja irgendwo das Geld, um die Autos erstmal anzunehmen. Ja. Weil die Vertragswerkstätten, weiß ich nicht, wie es ist, aber die kriegen ja eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, einen Arsch geschoben, aber die kriegen es ja irgendwo vom, Betrieb her oder von ja, der Firma her. Ja, vermutlich, ne? Ja. Ja. Ich sehe, wir müssen mal wieder eine Sendung über Automobile oder überhaupt Kraftfahrzeuge oder Fahrzeuge machen. Ja, das ja, eine ja. Das war eine sehr gute Idee. Ja, das müssen wir mal wieder. Ich merke, wie ich mich gerne wegtragen lasse von dir. Und bin gerade froh, dass wir jetzt Nachrichten machen müssen. Okay. Eddie, vielen Dank für deinen Anruf. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Ciao. Rein. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110. Eigentlich, davon sind wir abgeschweift jetzt gerade. Ach, wir müssen eh viel mehr abschweifen wieder. Eigentlich wollte ich mit euch darüber reden, wie wir denn so vor uns hin altern, beziehungsweise wie wir dann mit dem Altern auch immer so ein bisschen uncooler werden, ne? So ein bisschen lamer. Wie wir also so werden, wie wir eigentlich nie werden wollten, als wir jünger waren. Schaut euch um, schaut in euch, guckt euch an, wie alt ihr seid, ab wann ihr andere für alt haltet und was für Verhalten ihr bei denen so betrachtet oder beobachtet, wo ihr sagt, nee, so möchte ich bitte nie werden. Ich will das so nicht. Ja? Ich will nicht so vernünftig werden oder irgendwie sowas. Fritz. Blue Moon. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich würde ganz gerne, jetzt habe ich den armen Kollegen damit überfordert, das Licht auszuschalten. Ich würde ganz gerne mit euch darüber reden, wie wir im Alter langsam uncool werden. Ja, also guckt euch an, fragt euch, wann ist man eigentlich alt? Und guckt euch dann diejenigen an, die so alt sind wie wenn ihr sagt, dass man alt ist. Du musst einfach nur diese scheiß Neonröhren ausmachen, sonst kriege ich hier die Krätze. Ja, indem du da auf den Knopf drückst. Auf welchen? Da, es sind doch jede Menge Knöpfe. Richtig, zu viele. Ja, dann drück doch einfach mal. So, das geht doch. Nachrichten lesen, das sind sie, ne? Die Journalisten. Ne? Das können sie. Recherchieren können sie, Nachrichten aufsagen können sie, aber in einmal Wasser ausschütten, das kriegen sie nicht hin. Das kriegt ihr nicht beigebracht auf euren Journalistenschulen, ne? Ihr diese jungen Leute immer, wisst ihr? 0331 70 97 160, Namen Matthias. Guten Abend. Matthias, wie alt bist du? Ich bin 30. Ab wann ist man deiner Meinung nach alt? Mit 30. Nee, jetzt hör auf zu jammern! Nee, das war früher immer so meine Vorstellung. Also wenn man so 17, 18, 19, dann haben wir immer diese Scherze, ne? Oh, man geht jetzt schwer auf die 30 zu, wenn man dann über 20 war und so. Nee, inzwischen habe ich das ein bisschen anders gesehen. Ja klar, irgendwie geht der immer irgendwie weiter und jetzt würde ich sagen mit 40. Mit 40? Nein, also würde ich jetzt so auch nicht unterschreiben. Ich denke, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie man so drauf ist und vom Typ her ist, würde ich sagen. Ne? Aber ja. Aber was hast du denn erwartet, was passiert? Also als du dachtest, mit 30 ist man alt, was hast du erwartet, dass dann passiert mit 30? Naja, man wird vielleicht weiser und schlauer, aber vielleicht nicht mehr ganz so sportlich und ja, man wird vielleicht ein bisschen träger, so insgesamt, was das Leben angeht, man ist nicht mehr so aktiv und so weiter, ne? Aber ist ja gar nicht so. Ist ja gar nicht so. Das heißt, also, du bist dümmer geworden, dafür aber beweglicher. Nee, nicht ganz, nee. Aber wenn man so mitkriegt, also ich weiß nicht, irgendwie, es gibt ja viele, die mit 35 noch viel machen und so weiter, viel unterwegs sind und keine Ahnung. Es kommt ja, wie gesagt, auch immer ein bisschen drauf an. Du hattest ja vorhin angesprochen, auch hängt auch davon ab, zum Beispiel, ob man Kinder hat oder solche Sachen spielen, glaube ich, auch eine Rolle und wie es halt beruflich aussieht und so weiter. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich habe auch einen Sohn, der ist jetzt 7 und das prägt einen natürlich schon irgendwie, aber trotzdem habe ich ja noch so mein eigenes Leben, sage ich mal, mehr oder weniger und kann ja dann trotzdem noch meine Sachen machen. Ja. Sagen. Und ja, was ich sagen wollte, also von wegen so das Alter, ja, weiß nicht, irgendwie habe ich mir das Bild so festgesetzt in der Gesellschaft, mit 60 ist man alt. Was erwartest du, wie es dann ist mit 60? Ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, die Frage, ne? In 30 Jahren. Ja, aber wie wird die Zeit. Welt in 30 Jahren aussehen? Ja, in 15 ist dann ein bisschen einfacher zu sagen vielleicht. Ne? Ja, schmier's mir noch rein. Aber nee, also ich glaube, ja, es hat schon auch viel mit der Gesundheit und so zu tun. Also, dass man halt dann irgendwann einfach merkt, ja, dass es halt an manchen Stellen, weiß nicht, eben vom Sehen her oder von der Beweglichkeit oder so her halt einfach nicht mehr so gut klappt oder so, oder dass man halt auch vielleicht einfach ein bisschen festgefahren ist in seinen Sachen. Aber das, wie gesagt, das ist immer so abhängig, ja. Das kann man auch schon mit 30 sein, dass man einfach festgefahren ist, so sein Alltag hat immer das Gleiche und so immer festgefahrene Ansichten, denke ich auch. Also dass man vom Kopf her, vom Geist her einfach so ein bisschen festgefahren ist, spielt, glaube ich, auch eine Rolle mit rein, wie alt ist. Und ich denke jetzt mal zurück, als mein Sohn zum Beispiel 5 war. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, der ist schon, was ich, da haben wir da jemanden und so, und der ist 17. Boah, ist der alt, ja. Ja, klar, gesagt, ich meine, das klar. Ist mehr als das Doppelte seines eigenen Lebens. Ne? Ja, ja, ganz genau. Und ich habe mir mal überlegt, was wäre, wenn wir wirklich so 1000 Jahre alt werden würden, dann sind ja 10 Jahre nix, ja, dann spielt es überhaupt keine Rolle. Also das ist ja immer alles irgendwie relativ, das muss man alles immer in Relation setzen. Deswegen kann man diese Frage, glaube ich, auch nicht so pauschal beantworten. Aber das heißt, ich habe das Thema so verfehlt mit dieser Sendung. Nö, das ist doch schön, mal darüber zu reden. Aber wie gesagt, also ich denke schon, dass es eben so ist, dass, ja, also von dem gesellschaftlichen Bild her habe ich einfach immer so den Eindruck, mit 60 ist man alt. Aber das, ja, das ist so, wenn man ein Alter sagen würde, dann würde ich das so sagen, ja. Jetzt würde ich gerne in 30 Jahren einfach 30 Jahre in die Zukunft gucken oder auch einfach nur 15 Jahre, weil ich denke auch so, ja, mit 60, vielleicht auch 65, da ist man alt. Aber vielleicht ist man das nur heute. Also die Frage ist ja, wie ist es eigentlich 2030 oder 2045 oder sowas? Ist man dann immer noch mit 60 alt oder ist man dann erst mit 80 alt? Wenn ich jetzt sage, die 60-Jährigen, ne, dann ist da jetzt jemand im Radio, der hört, was, 60? Ich bin 60, ich bin noch nicht alt oder sowas. Ne? Also klar, man sagt ja dann auch immer, man ist nur so alt, wie man sich fühlt oder so. Ja, immer so Sprüche halt, ja. Aber ich denke schon, das ist halt irgendwann, naja, man muss sich einfach damit abfinden, dass man älter wird und wir können es ja alle nicht so beeinflussen. Und die Zeit geht ja einfach immer weiter. Man hat es ja nicht im Griff. Und klar kann man immer was aus seinem Leben machen und es kommt immer darauf an, was man dafür tut, um fit zu bleiben oder sowas. Ja, das ist ja, das ist ja so der eine Punkt, aber trotzdem wird man ja älter. Und ich meine, klar, es verändert sich bestimmt im Laufe der Zeit, weil die Menschen heute einfach viel älter werden. Meine Oma zum Beispiel ist 94 und da hätte man früher gesagt, was, 94? Ich weiß noch, wenn ich so 15 war oder so und dann 94, das war fast unvorstellbar. Das ist, du sagtest eben dieses, ja, dann wird man älter und dann so ein bisschen festgefahrener und so. Entdeckst du das schon an dir? Ja, das, definitiv. Ja. Was sind so die Themen oder was sind so die Dinge, in denen du festgefahren bist? Ich merke das, bei mir zum Beispiel ist dieses so, ich lege zunehmend gesteigerten Wert auf, darauf nicht belästigt zu werden. Okay. Also ich fühle mich halt ständig belästigt irgendwie. Ja. In der U-Bahn, auf der Straße, ne? Und da, wo ich vor 20 Jahren wahrscheinlich noch total entspannt gewesen bin, habe gesagt, ja, mein Gott, das ist alles halb so wild. Ja. Also denke ich auch. Also das sind so viele Sachen, die man so vielleicht alten Leuten vorwirft oder die alte Leute irgendwie kategorisiert, dass man dann sagt, so werde ich nie und mit der Zeit. Also ich meine, ich habe jetzt auch nur diese kleine Spanne, sage ich mal, jetzt zwischen 20 und 30, wo ich jetzt, das sind ja gerade mal 10 Jahre, ne? Für dich ist ja vielleicht nochmal eine andere Welt, das sind ein paar Jahre mehr. Ja. Aber alleine in diesem kleinen Zeitraum merke ich schon, dass ich meine Meinung und meine Ansichten jetzt in Bezug auf das Thema Alter oder solche Sachen da viel mehr verändert hat. Ja. Also klar, wenn ich jetzt überlegt habe, mit 20, da fühlt man sich unverwundbar und denkt, die Welt liegt einem zu Füßen, man kann alles machen, man ist super reif, man weiß schon alles, man ist jetzt erwachsen, schon seit 2 Jahren. Kann alles, weiß alles, leicht reizbar. Ja, genau. Ja. Und fühlt sich halt auch ziemlich gut, ne? Muss man ja schon sagen. Also mir ging es zumindest so, ne? Also ich fühle mich immer noch gut, aber auf eine andere Art und Weise. Jetzt kommt mehr so dass die Erfahrung oder sowas, ja, die man vielleicht in diesem Zeitraum gesammelt hat. Und ich bewundere das dann, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der dann 60 ist oder so einfach was der für Ansichten hat oder so. Ich kann das jetzt irgendwie ganz anders nachvollziehen. Das ist dann vielleicht festgefahren, aber trotzdem ist ja eine wesentlich größere Lebenserfahrung da. Ja? Ja. Wie du schon gesagt hast, bin ich jetzt 30, das ist gerade mal, wenn ich jetzt sage, 60 ist mein Alter, ist ja gerade mal die Hälfte von mal, also da müsste ich ja doppelt so alt sein. Ne? Mhm. Und das ist ja wieder eine ganz andere Perspektive, wenn ich mir überlege, 30 Jahre, wenn ich das jetzt nochmal alles erlebe und so weiter, was man da in diesem Zeitraum alles erleben kann und aufnehmen kann an Lebenserfahrung und an Ereignissen und alles Mögliche. Halt, ja, da sieht man die Welt wieder aus einer ganz anderen Perspektive einfach. Ne? Und deswegen sagt man auch alt und weise. Ne? Aber alt wird man trotzdem. Ja, und ich behaupte ja wirklich, dass man uncool wird. Ich glaube, dass wir uns, ohne dass wir es merken und ohne dass es uns bewusst ist, uns Verhaltensweisen aneignen, die wir vor, weiß ich nicht, nur 10 Jahren noch völlig unmöglich gefunden hätten. Also eben dieses Rücksicht haben wollen, weißt du? Mhm. Ja, klar. Klar. Aber das kommt, denke ich, auch dann durch die Erfahrung und so weiter. Oder dass man einfach dann sagt, ach, das ist mir doch jetzt egal. Also, weiß nicht. Ja. Wie meinst du jetzt unhöflich? Unhöflich, ach so, nee, mit Rücksicht meinte ich. Also, diese Rücksicht. Oder Rücksicht? Und diese, ja, das ist so, weiß nicht, hab ich, wenn ich in die S-Bahn steige hier in Berlin, ja, grundsätzlich kommen irgendwelche Musikanten, ständig steigt einer ein, der irgendein stinkendes Essen in der Hand hält, irgendwer grölt immer rum und ich denke mir so, was soll der Scheiß? Ihr seid doch nicht alleine auf der Welt, hört mal auf damit. Ja. Das ist so, was soll das? Warum geht ihr hier allen auf den Sack? Und dann guckst du dich so um und denkst so, komisch, den wenigsten geht das auf den Sack. Ja. Und gleichzeitig bilde ich mir aber trotzdem ein, dass wenn das Niveau der gegenseitigen Rücksichtsnahme so wäre, wie ich mir das wünsche, würde es auch den Jüngeren besser gehen, die der Meinung sind, dass das gar nicht so schlimm ist. Wahrscheinlich ist das genau dieses Ding, was Jüngere dann als Verbohrtheit oder so ansehen. Vielleicht, ja. Weil ich bilde mir ja ein, zu wissen, was gut für die ist. Ja, genau. Ja. Genau, aber die Phasen müssen wir alle irgendwie, wir müssen ja alle die Lebensphasen durchleben, ne? Also jeder muss dieses Gefühl haben, mit 20 ist man, also denke ich schon, dass es irgendwo wichtig ist, ne? Egal wie weise man vorausschauen möchte oder so aber trotzdem, wenn man mit 20 da ist und man fühlt sich einfach fit und so, man hat ja auch im Prinzip seinen sportlichen Höhepunkt vielleicht zwischen 20 und 25 oder sowas. Ja, ist ja so bei Fußballer jetzt zum Beispiel oder bei sowas. Bei mir nicht, ne? Aber ja. Ja, ich bin heute fitter, als ich vor 20 Jahren war. Ja, okay, das hat dann mit der Disziplin zu tun. Wahrscheinlich. Aber wenn du früher schon mehr gemacht hättest, dann wärst du früher bestimmt noch fitter gewesen, denke ich mal. Das kann gut sein, ja. Entschuldigung, ich will nicht unhöflich sein. Das davon ist schwer auszugehen, dass das so ist. Ja, also ich glaube einfach, dass der Körper da mehr Potenzial hat. Einfach. Ja, klar. Spielt ihr nicht immer diesen Jingle hier von wegen diesem, die Jugend ist und so weiter? Ja, das ist dieses Zitat, was Sokrates in den Mund gelegt wurde, was er nie gesagt hat. Hm. Ah, okay. Ja, es gibt null Quelle dazu, aber wird ihm halt immer in den Mund gelegt. Hm. So ein bisschen wie Einstein. Da gibt doch irgendwie, es gibt irgendwo eine Webseite, da werden Einstein-Zitate debunked. Also das ist einfach eine Zitatesammlung von Zitaten, die Einstein eben nicht gesagt hat, obwohl es immer heißt, Einstein hat es gesagt. Okay. Hm. Ja gut, vom Prinzip her geht es einfach darum, dass man da irgendwie sagt, oh, das hat ein schlauer Mensch gesagt, dann muss es ja richtig sein. Aber jetzt trotzdem mal, wenn man diesen Jingle, den fand ich immer sehr gut, jetzt wenn ich ihn gehört habe bei euch. Mhm. Und das hat mir jetzt auch gerade in Bezug auf dieses Alter und so weiter die Perspektive gezeigt, ne? Ist egal, vor 2000 Jahren oder wann auch immer oder weiß nicht, auf jeden Fall vor langer Zeit oder so, ist es irgendwo immer das Gleiche. Weil ich habe mir jetzt gerade früher war alles besser. Ja. Und das hätten wir uns früher nicht erlaubt. Genau, aber früher hätte es das nicht gegeben. Genau. Ja, aber das ist doch jetzt alleine so dieser Punkt. Wie gesagt, ich vergleiche immer gerne vor 15 Jahren, weil das so die Hälfte meines Alters jetzt ist, und mit heute. Wenn ich vor 15 Jahren überlege, zum Beispiel jetzt heute mit den ganzen Smartphones und Handy und dieses ganze Medienverhalten und sowas schon bei Kindern früh. Mein Sohn kommt jetzt gerade erste Klasse, kommt da an. Papa, wann kann ich denn endlich mein erstes Handy haben? So, ne? Ja. Und dann haben die anderen halt das zum Teil schon. Das gab es für uns früher nicht, ist ja wohl logisch, weil früher gab es da noch gar nicht so Handys. Ja? Früher gab es halt andere Sachen, aber vom Prinzip her ist es doch eigentlich immer das Gleiche, nur daran merkt man dann auch, dass man älter wird, dass sich die Zeit so verändert. Ich meine, heute gehe ich mit meinem Handy hin, miete mir einen Wagen, reserviere mir den Wagen hier, gerade in Berlin zum Beispiel, ne? Ja. Dann mache ich mit meinem Handy, ich kann ja alles mit meinem Handy heutzutage machen, und früher gab es das halt einfach nicht. Und vor allem, es gibt doch gerade so eine Bierwerbung überall in der Stadt für so bayerisches Bier, wo dann irgendwie auch so ein Typ mit Zeppelhut sagt, mein bayerischer Biername, keine Ahnung. Genau. Genau. Wie war das? In Berlin? So. Genau, genau, in Berlin eher noch tragen Menschen Computer in der Hosentasche. Ja. Fand ich irgendwie ganz nett. Ja, ist ja so. Aber so merkt man halt auch, wie die Zeit vorangeht, ne? Und man selber vielleicht gar nicht mehr so schnell mitkommt. Wobei das dann die Kinder oder Jugendlichen oder so vielleicht noch ganz anders auf die Reihe kriegen, weil die einfach auch noch viel lernfähiger sind, ne? Weil die viel schneller aufnehmen können. Ja. Und viel schneller lernen, damit umzugehen zum Beispiel. Gibt's das schon? Gibt es schon irgendeine Kulturtechnik, die junge Menschen beherrschen, bei der du schon Probleme kriegst? Smartphone? Nee, also ich... Nee, aber meinem Vater war das der Videorekorder. Den musste ich dann einstellen. Damals, als es noch Videorekorder gab. Brückentechnologie. Ja, nee, ich bin da kommen wir auch zu dem Punkt zurück, wo ich mich selbst dabei entdecke, wo ich ein bisschen festgefahren bin, ne? Ich hatte bis vor einer Woche hatte ich noch ein Handy mit Tasten und das hatte ich mir selber erst vor 5 oder 6 Jahren bekommen, ne? So eins mit Tasten, wo man noch richtig drücken muss und so, und wo man dann halt nicht über den Bildschirm scrollen kann oder irgendwas machen kann, ne? Sondern es funktioniert halt in Anführungszeichen noch normal, in meinen Augen normal, ja. Dann hat ein Arbeitskollege gesagt hier zu mir, Matthias, die 90er Jahre haben angerufen und hätten gerne ihr Handy zurück, ja. Also das geht ja alles so ziemlich schnell, und ich habe mich jetzt erst dran gewöhnt, irgendwie mit dem Smartphone, also ich habe mich da auch immer ein bisschen geweigert, weil ich wollte da nie so ganz einsteigen irgendwie in diese Welt, sage ich mal, ja. Mhm. Also klar, irgendwie ist man automatisch, kommt man damit in Kontakt und will. Aber ich habe mich da immer irgendwie ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich wollte das irgendwie nie so wirklich wahrhaben, dass das alles so schnell vorangeht und so. Ja. Und aber ich meine, das ist cool, das hat seine Vorteile, es macht auch Spaß, ja, und ist ganz toll, und man ist auch immer erreichbar, das ist ganz toll. Aber vom Prinzip her, das ist für mich sowas, wo ich selber merke, dass ich da einfach so festgefahren bin, auch in meiner Meinung und so weiter, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich da so zu öffnen und das zu akzeptieren oder vielleicht mal irgendwie, ich habe das immer sehr negativ alles gesehen, so, ne? Mhm. Also so als Kulturpessimismus. Ja, da, vielleicht, ja. Ja, und ja. Und wenn du halt dann heute die Kinder draußen spielen siehst mit den Handys, dann sagt man vielleicht, oh Mann, ey, jetzt haben die schon mit 8 Jahren oder 9 Jahren da ihre Smartphones und so. Wohin soll das nur führen? Und schon fängt man an, ja. Ja. Und da habe ich mir gedacht, nee, Moment, das ist halt die Welt, ja. Die müssen sich auch ihre Umwelt anpassen und so weiter, ne? Ja, aber wohin soll das denn nur führen? Ja, das ist unglaublich. Wir werden untergehen. Aber das müssen wir so. Ja, ich überlege die ganze Zeit, was das denn sein könnte, was das bei mir sein könnte, aber mir fällt tatsächlich nichts ein, wo ich, also ich denke, gelegentlich denke ich, was ist das denn für ein Quatsch? Aber das ist dann eher so Selfie-Stick, ja? Ja, okay. Aber es ist halt auch so ein Ding, das ist möglicherweise, ist das ja ganz normal, ne? Was ist das denn? Entschuldigung. Das sind diese Teleskopstangen, mit denen Touristen ihre Smartphones weiter von sich weghalten, damit sie besser Selfies machen können. Genau, damit sie Selfies machen können. Und bis vor einem Jahr wusste ich nicht mal, was ein Selfie ist. Ja, okay. Wie gesagt, ich bin da auch, schon. Ein Foto von dir selbst. Ja, ja. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, aber das ist halt auch sowas. Ich glaube, das ist halt eher was irgendwie, keine Ahnung, das wird auch schnell wieder verschwinden, könnte ich mir vorstellen. Also diese komische Angewohnheit, mit diesen Stäben durch die Gegend zu rennen. Andererseits. Ja, vielleicht, ja. Andererseits, wir wissen von asiatischen Touristen ja, dass sie sich ständig selbst fotografieren vor irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Ja. Also früher haben sie es halt gegenseitig gemacht, jetzt machen sie es selbst. Vielleicht dadurch, dass Asien gerade wohlhabender wird und häufiger verreist, könnte es sogar sein, dass wir das noch häufiger sehen. Ja, eventuell, ja. Es ist nicht aufzuhalten. Was soll nur werden, ja. Ja. Nochmal bei Spengler nachgucken, der Untergang des Abendlandes. Oder bei Henscheid, 1000 Weltuntergänge hat er, glaube ich, geschrieben oder irgendwie sowas ähnliches. Matthias, ich danke für deinen Anruf. Ja, sehr gerne. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Und ein schönes Wochenende. Ja, gleichfalls. Danke, tschüss. Ciao. Es geht mir heute Abend ums Älterwerden und das vermeintlich Uncoolwerden dabei. Ich stelle so langsam fest, dass das vielleicht ja gar nicht so ist, dass man uncool wird, sondern man wird halt, wie man wird. Und für die Jüngeren sieht's halt nur so aus, als wäre man uncool. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ab wann ist man denn eigentlich alt? Und wie ist man denn dann eigentlich, wenn man alt ist? Also was glaubt ihr, wie ist das? Ne? In meiner Wahrnehmung ist man ab so ungefähr 65 alt. Und ich weiß gar nicht, wie man dann ist. Also wenn ich versuche mir vorzustellen, wie ich in 20 Jahren unterwegs bin, was ich dann mache, wo ich dann sein werde, habe ich überhaupt kein klares Bild vor meinen Augen. Habt ihr das? Also so Chefs fragen doch gerne mal so, ja, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Ich wüsste da keine Antwort drauf. Und das einzige Mal, als ich gefragt wurde, war das glücklicherweise von einem Chef, den ich schon sehr lange kenne. Und da habe ich gesagt, ja, auf deinem Posten. Und dann haben wir mal gelacht und dann haben wir diesen Unsinn mit diesem 5 Jahren bleiben lassen. Aber möglicherweise beantwortet ihr diese Frage für euch ja sogar sehr sinnvoll. Finde ich auch mal spannend. 0331 70 97 110. Ab wann ist man eigentlich alt? Und falls ihr alt seid oder falls ihr euch alt findet, fühlt, wann habt ihr denn eigentlich bemerkt, dass ihr alt seid? 0331 70 97 110. Namt Edeltraut. Ja, guten Abend. An deinem Namen erkennt man schon, dass du alt sein musst. Genau, ist ziemlich weit schon, ja. Wie alt bist du, Edeltraut? Habe ich gesagt, ich bin 78. 78. Also ich möchte nicht diskutieren, so wie alle meine Vorredner das machen. Ich habe nur mal so ein kleines Sprüchlein darauf. Wieso willst du nicht diskutieren? Ich habe so viele Fragen. Das führt zu weit. Nur hören Sie mal zu. Das ist seltsam mit dem Alter. Wenn man 10 ist und noch Kind, weiß man glasklar, dass das Alter um die 20 rum beginnt. Ist man aber selber 20, denkt man nicht mehr ganz so steif. Glaubt jedoch, genau mit 40 ist man für den Sperrmüll reif. 40er, schon etwas weiser und vom Lebenskampf geprägt, haben den Beginn des Alters auf Punkt 60 festgelegt. 60er mit Hang zum Grübeln sagen dumpf wie ein Fagott, 80 ist die Altersgrenze und von da an sei man Schrott. Doch die 80er, die Klugen, denken überhaupt nicht dran. Leben, lachen weiter, Alter fängt mit 100 an. Das war's. Und du meinst, Alter fängt mit 100 an? Nee. Ja, so hat es ein unbekannter Verfasser aufgeschrieben und ich habe das mal vorgelesen. Okay. Fühlst du dich alt? Nee, überhaupt nicht. Ganz normal. Also, es geht ja langsam vorwärts im Leben. Ja. Und dann ist es eben so, irgendwann hat man eine Grenze erreicht und man weiß nicht, ob es Schluss ist oder nicht. Mir geht's Gott sei Dank gut. Ja. Und ich bin noch hier ein Zutruf. Ist das sowas, wo man, also ich habe ja festgestellt, dass wenn man so, weiß ich nicht, 15, 17, 18 ist, dann ist man unsterblich. Man fühlt sich so unsterblich an irgendwie. Und naja. Ich bin jetzt selber 45 und ich habe das schon so ein bisschen irgendwie, ich denke so, naja, irgendwann werde ich wahrscheinlich auch mal in den Torf gehen. Rückt das Ende näher eigentlich? Also, da denke ich nicht dran. Mhm. Nee, ja gut, man denkt dran und man überlegt und spricht mal mit jemandem darüber, aber nicht so, dass man sagt, ach Mensch, also ich nicht. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe Angst vorm Sterben und ich möchte es nicht wissen oder ich möchte es doch wissen, aber da sage ich mal, man muss es rankommen lassen. Ja. So. Wenn du so zurückblickst, was hat sich in deiner Wahrnehmung der Welt verändert? Naja, über die Zeit? Naja, der Lebenskampf, der ist ja erstmal vorbei. Jetzt mal Beruf und Kinder großziehen oder umgekehrt die Reihenfolge, wie man will. Mhm. Inzwischen sind die Enkelkinder schon erwachsen. Ich habe schon Urenkelkinder. Da sehe ich das alles ganz anders als zum Beispiel der junge Mann, der am Anfang drin war. Naja, so weit nie, muss ich mal sagen. Der hatte ja eine ganz andere Einstellung, als wir das früher mal hatten oder wie unser Leben begann. Ich bin ja noch im Krieg geboren, wenn ich mal so zurückdenke, wie als 17-Jährige war, voll im Beruf, arbeiten gehen und dann noch aus dem Ort noch mit dem Fahrrad 10 Kilometer fahren, bis man da war. Wer macht denn das heute noch? Und wenn es einer macht, dann macht das als Projekt oder sportlichen Gründen und so, ja, aber nicht, weil es nötig ist. Genau. Naja. Bist du klüger geworden über die Jahre? Glaubt ja wohl jeder von sich, ne? Ja, gut. Aber je jünger man ist, desto klüger hält man. Für klüger ja, das hält man kann ja natürlich wahr sein, ja. Ja, ja. Aber auch kluge Menschen. Naja, der richtige Spruch heißt auch, eine kluge Henne verbrennt sich mal den Arsch. Stimmt. Gut, also mehr möchte ich nicht dazu sagen. Alles klar. Und ich wünsche schöne Feiertage. Edeltraut, ein schönes Wochenende und vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Tschüss. 0331 70 97 110. Jetzt reden wir über das Alter und das Älterwerden. Ich wollte eigentlich über das Uncoolwerden reden, aber irgendwie funktioniert das nicht. Was ich auch irgendwie ein bisschen schön finde, weil dann lästern wir uns auch nicht den ganzen Abend die Mäuler rund und wund, sondern gucken mal. Wie ist denn das eigentlich, wenn man älter wird? Ab wann fühlt man sich denn eigentlich alt? Ab wann habt ihr denn so bemerkt, dass da irgendwas im Busch ist? Also dass so eine Veränderung stattfindet, die man als Älterwerden bezeichnen könnte? Vincent. Hallo Holger. Wie ist das denn bei dir? Wann hast du denn zum ersten Mal festgestellt, dass du alt bist? Mit deinen 19 Jahren. Wo ich 18. Jahren. Geburtstag hatte. Bitte, was? Wie? 18. Geburtstag. Echt? Ja. Ich dachte, wir machen jetzt Faxen. Das kannst du jetzt nicht bringen. Also du hast wirklich mit 18 gedacht, so scheiße, ich werde alt? Ich habe damals um 12 Uhr direkt die Nacht davor noch YouTube-Videos geguckt. Ja. Und da dachte ich mir, da gucke ich mir eine Doku an, meine Güte, ich bin doch wohl schon alt geworden. Was war das für eine Doku, dass du, also... Städtische Entwicklung, ich weiß nicht mehr genau, um was es da ging. Und die YouTube-Videos, die du vorher angeguckt hast, was war das? Hauptsächlich Musik oder so Tutorials. So rumspackende YouTuber halt, oder wie? Ja, oder auch welche, die... so lustige Videos drehen über den Alltag. Hm. Und das guckst du jetzt gar nicht mehr, weil du alt geworden bist? Sehr selten eigentlich nur noch. Also eigentlich, da ich jetzt in Ausbildung bin, mache ich eigentlich hauptsächlich noch Lernen oder ich gehe mal abends raus oder fahre mal Fahrrad. Ist das was dich ängstigt? Oder zumindest beunruhigt? Ja, was mich eher beunruhigt hat, war, wie schnell das eigentlich sich verändert hat durch den Schulwechsel, wo ich halt die Ausbildung begonnen habe, dass die alten Kontakte eigentlich fast alle sich jetzt im Sande verlaufen haben. Stimmt, das Leben fängt nochmal neu an. Also fast alle, sagst du, ne? Ein paar Leute bleiben übrig aus der Schule, aber nur ganz wenige, oder? Ja, also die noch in der Nähe wohnen. Einer ist sogar noch während der Schulzeit noch nach Kanada ausgezogen und hat dort ein neues Leben begonnen. Mit den Eltern. Hm. Fühlst du dich wohl mit deinem Alter, also mit diesen Veränderungen? Ja, aber ich bin auch selbst immer so ein bisschen kritisch und am Überlegen, ob ich vielleicht nicht mal woanders leben möchte und vielleicht entspannter, vielleicht zum Beispiel Spreewald, Lübbenau, einfach da direkt nebenan eine Möglichkeit zu haben, einfach zu entspannen nach der Arbeit. Hm. Kajak fahren zum Beispiel. Hättest du da mit 15 mit gerechnet, dass du das schon mit 19 so empfindest? Nein, ich habe das eigentlich alles nur durch so einen Bekannten meines Vaters, der halt diesen Sport jetzt ausübt und dadurch, dass er jetzt auch umgezogen ist, die Möglichkeit viel mehr hat, sowas auszuüben. Und halt auch einen gerne dazu einlädt, sowas zu machen. Du fühlst dich jetzt nicht alt, sondern du merkst nur, dass du älter wirst. Ich sag mal so, ich fühle mich schon, wenn ich mal gegenüber so meine Klassenkameraden betrachte, da gilt ja eigentlich heutzutage eigentlich fast immer nur der Vergleich Auto, Kleidung und Musik. Und sag jetzt mal so, Musik, höre ich zwar auch aktuelle Musik, aber auch gerne mal so zwischendrin, wenn mich das einfach nur annervt, sowas wie 80er, 90er und 2000er. Oder auch zum Beispiel mit dem Auto, ich fahre halt keinen Mercedes oder BMW, was halt die anderen bei mir aus der Klasse fahren. Mhm. Ich fahre halt einen Stufenheck Polo und bin dadurch, ja, mir macht das eigentlich nichts aus. Nur ich finde das irgendwie zwar auch ein bisschen blöd, wenn die mich alle überholen, aber ist mir eigentlich auch egal. Das heißt, bei dir hat die Weisheit schon etwas früher eingesetzt. Ja, so kann man es sagen. Findest du das gut? Findest du das gut oder findest du das schlecht? Ich finde das gut eigentlich. Dadurch, dass ich jetzt auch viel mehr rausgehe und auch wandere. Ich habe ja früher eigentlich die meiste Zeit eigentlich nur vom PC gesessen. Mhm. Irgendwelche Spiele gezockt oder irgendwelche Seiten im Internet gelesen und mittlerweile ist das eigentlich nur ein Nebenprodukt geworden. Da bin ich eher abends mal am iPod und höre mir einen Podcast an. Mhm. Aber was? Wie willst du denn jetzt noch älter werden, wenn du jetzt schon so alt bist? Frage. Danke. Vielleicht selbstständiger werden. So einen eigenen Haushalt schmeißen. Momentan wohne ich noch bei meinen Eltern. Mhm. Wie lange wirst du da noch wohnen? Also je nachdem, wie es sich ergibt. Mit der Ausbildung, ich wollte erstmal die Ausbildung zu Ende machen bei mir in der Region und dann vielleicht mal schauen, was es sich so für Möglichkeiten erzeugen oder auch entstehen. Hast du das Gefühl, dass du das jetzt schon wuppen kannst oder wuppen könntest? Also dass du dich jetzt schon ausziehen könntest und selbstständig für dich sorgen könntest? Ich spiele schon mit dem Gedanken. Weil ich halt auch relativ viel bei mir selber mache. So am Renovieren und auch da jetzt mal so Fähigkeiten auch dazu lerne gerne. Mhm. Gibt's denn irgendwas in deiner Zukunft oder wenn du Ältere dir anguckst und siehst, was die machen, gibt's irgendwas, wo du denkst, nee, so möchte ich aber bitte nicht werden? Langsam Auto fahren. Langsam Auto fahren. Wenn ich jetzt mal so betrachte, ich bin ja auch so ein bisschen durch die Ausbildung halt Berufspendler geworden und ich sag mal so, wenn man so mal vergleicht, ab einem gewissen Alter, so 70, 80, da wird's schon kritisch, finde ich. Wenn man da auf so einer Straße mit, da jetzt mal so ausgebaut für 100, mit knapp 60 da lang fährt. Meinst du, das liegt wirklich am Alter? Ja, stimmt, wenn junge Leute trauen sich das gar nicht, ne? Die, ja. Nee, da nötigen die lieber. Ja. Entweder wirst du genötigt oder du wirst, erlebst mal das Ganze, was man so gerne mal rauslässt an Schimpfwörtern. Ich fahre ja langsam Auto. Wie bitte? Ich fahre ja langsam Auto. Allerdings fahre ich nicht da, wo irgendwie, also wenn irgendwo 80 ist auf der Landstraße, dann fahre ich da auch 80 und nicht 60. Und wenn ich 60 fahre, dann auch nur da, wo man mich leicht überholen kann. Mhm. Ja, das ist ja kein Problem. Weil das finde ich ja auch gut. Nur solange man dann auch verhindert oder auch irgendwie einen ärgert, dann finde ich das halt auch nicht mehr schön. Ja. Langsam Auto fahren will er nicht, wenn er alt wird. Das gefällt mir. Und wahrscheinlich, was gibt's denn noch? Was machen die Alten denn eigentlich noch? Ich kann auch zum Beispiel meine Eltern mal sehen. Mein Vater hat wieder angefangen zu rauchen. Hätte ich auch nicht dran gedacht. Nach wie vielen Jahren rauchfrei? Der war 5 Jahre rauchfrei. Nicht schlecht. Meiner nicht. Meiner hat irgendwann aufgehört und der hat nicht wieder angefangen bisher. Und ich glaube auch nicht, dass er das noch macht. Er sagt ja wieder, er wolle aufhören. Ich glaube da aber nicht so ganz dran. Naja, warum tut das dann nicht? Ne? Das ist dann immer die Frage. Wenn du aufhören willst, mach doch. Naja, ich glaube, es hängt auch teilweise mit dem Beruf ein bisschen zusammen. Also als, sagen wir mal so, in der Gebäudereinigungsbranche. Ah, und da kann man die ganze Zeit rauchen? Ich denke mal schon, dass sie sich untereinander wahrscheinlich immer gerne Zigaretten anbieten oder auch während der Fahrt. Was ich halt auch nicht mache. Ich bin halt nicht Raucher. Mhm. Also ich sag mal so, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wo ich halt früher mit den Eltern früher oft war, zum Beispiel an der Ostsee. Ja. Da würde ich heutzutage eigentlich so selten hinfahren, wie ich möchte. Also eigentlich hauptsächlich gar nicht. Die Reiseziele, die verändern sich auch. Das stimmt. Man ist auf einmal, wenn man älter wird, ist man auf einmal wirklich zufriedener mit irgendwas, was so um die Ecke ist, wo man dann auch nicht so lange Auto fahren muss. Das ist zum Beispiel was ich auch bei mir beobachte. Ich habe früher, als ich nach Berlin gezogen bin, vor 18 Jahren bin ich nach Berlin gekommen, da bin ich halt, bevor ich hierher gezogen bin, habe ich viel Zeit schon hier verbracht. Ich bin halt dann immer am Wochenende hier in Berlin gewesen oder sowas und bin wirklich Freitag nach der Arbeit, 19 Uhr oder so, auf die Autobahn mit dem Auto und bin wirklich nach einem vollen Arbeitstag einfach mal 6-7 Stunden mit dem Auto von Köln nach Berlin gefahren. So, in einem Zug. Scheißegal. Und heute kann ich noch nicht mal, wenn ich ausgeschlafen habe und dann, ich war im Februar, nee, Quatsch, was, Februar? Nee, März. War ich unten in Bayern. Bayerisches Oberland. So von Berlin aus, wenn du gut durchkommst und gemütlich fährst, bist du so 7 Stunden oder sowas unterwegs. Ich hab das einmal schon mal gemerkt. Ich habe noch ein paar Stunden eine Pause gemacht. Ich habe mir so, boah, jetzt willst du dir aber mal die Beine vertreten. Ja, das ist auch natürlich. Das haben wir auch gemacht. Wir sind ja mal runtergefahren in der Schweiz und haben mal eine Bahnrundfahrt auch gemacht. Und da haben wir halt auch zwischendurch mal Pausen gemacht. Wir haben auch mittendrin eine Pause gemacht und zwar in... Aber da warst du mit deinen Eltern unterwegs, oder? Ja, mit meiner Mutter waren wir dort. Haben dort mal so eine Rundreise gemacht nach dem Abschluss der Realschule. Mhm. Und da waren wir haben wir mitten der Strecke so einen Punkt gesetzt und haben dann die nächstgrößere Stadt genommen. Das war Ulm. Mhm. Um da dann irgendwo einzukehren, ne? So nennt man ja, das. Ja, oder zu übernachten. Ja. Ist halt auch schon eine lange Distanz. Nee, wenn man jung ist, halt nicht. In einem Zug runterzufahren in der Schweiz. Also ich wüsste nicht, ob das Schweiz stimmt, das ist ja doch, da bist du, ja. Da willst du wenigstens irgendwo mittags mal eine Stunde irgendwie was anderes machen, als im Auto zu sitzen, hast recht. Ja. Also selbst in Jung. Wahrscheinlich ruft gleich jemand an und sagt, nix, ich mach das jede Woche. Kommt immer auch drauf an, was man für Fahrzeug hat, also auch auf die Sitze und gibt ja heutzutage keine Grenzen mehr. Ja, Vincent. Alter Mann. Ja. Gott, wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal und gucken mal, wie du dich dann anfühlst. Obwohl, ich glaube, wir könnten auch eher sprechen über Kfz. Das hat mich auch fasziniert, okay. Was der Vorredner gesagt hatte. Ja, Auto geht immer. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal über Auto geredet haben. Ich muss immer gucken, dass ich nicht... Also wenn wir vor ein paar, weiß ich, 8 Wochen oder so zuletzt über Autos geredet haben, dann kriege ich das nicht wieder durch in der Redaktion, das Thema. Da muss ich immer ein bisschen mal gucken. Oder vielleicht auch mal anderes Leben. Das würde mich auch mal faszinieren. Was? Ob auch andere mit den Gedanken spielen. Vielleicht mal raus aus der Heimat und vielleicht mal... ab nach Berlin oder in eine andere Großstadt zu ziehen. Wie wäre da eine gute Frage an die Hörerschaft? Wohin willst du? Oder wie würdest du dir deinen Ort des Lebens später vorstellen? Ja, später hört sich auch mal so alt an. Ja, so ist es ja auch gemeint. Wo willst du leben? Wie willst du leben? Oh, das ist schön. Wie willst du eigentlich leben? Ja, jetzt mal so, man kann ja auch mit dem Leben, das hat ja so viel Umfassung, Essen, Kleiden, da gibt es ja keine Grenzen. Ja. Ja, das ist cool. Ja, nee, ja, schlage ich direkt mal dem Chef vor. Ja, wie willst du leben? Fragezeichen, gleich mal aufgeschrieben, damit es nicht verschwindet. Weil ich vergesse ja immer die Hälfte. Ich bin halt alt. Vincent. Das ist bei mir auch so, das ist nicht schlimm. Vincent, danke für... Wenn bei uns einer Firma angerufen wird, ich muss mir auch alles niederschreiben und das Stück für Stück abarbeiten. Ansonsten habe ich da keine Struktur in dem ganzen System. Ja. Vincent, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, das hat mich auch gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Und noch schöne Pfingsttage. Jo, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. 0331 70 97 110. Es geht hier ums Älterwerden oder Altsein und eigentlich wollte ich ja darüber reden, wie wir mit zunehmendem Alter immer uncooler werden. Aber es funktioniert nicht. Also reden wir einfach über das Älterwerden. Hallo Stefan. Grüß dich. Hallo hier. Stefan, 52 Jahre bist du alt. Das ist ein bisschen älter als ich. Ja, ich weiß. Hast du mit 45 gewusst, was du mit 52 machen wirst? Ja, habe ich gewusst, weil ich eine feste Beamtenlaufbahn laufe. Geil. Bin halt Lokführer. Aber es geht was anderes. Das ist eigentlich uncool. Ich fühle mich also eigentlich nicht so uncool in meinem Alter. Was war vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren? Wenn du Stopp. Dein 20-jähriges Ich dich heute beobachten würde. Da würde ich sagen, ich bin cooler geworden. Echt? Ja. Also, wie ich mit 20 war, hätte ich noch nicht so Touren gemacht, wie ich sie heute mache. Mich das Motorrad schwingen, quer durch Europa zu fahren. Zurzeit hänge ich in UK rum, also in Großbritannien. Jetzt gerade bist du in Großbritannien? Ich bin gerade in Großbritannien, ja. Ah. Aber du bist in Großbritannien mit dem Moped unterwegs und hast dir gedacht, ich höre mal ein bisschen Fritz. Jo, ich habe da eben mal Twitter reingeguckt, ach so. Und Sashi gelesen, ruft da mal an, dachte, ach komm, ich kann ich auch machen. Stimmt, kannst du auch, ist ja freies Land hier. Ja, dann habe ich überlegt, was ist eigentlich uncool? Ich liege hier im Zelt in Großbritannien, fahre hier kreuz und quer durch die Gegend. Hm. So, ist das jetzt cool, ist das nicht mehr cool? Ich habe den größten Respekt, weil ich selber nicht zelten kann. Also ich habe bisher immer so eine extreme Aversion gegen Zelten gehabt und werde dieses Jahr gezwungen werden zu zelten. Ja, genau. Und darum bin ich jetzt gerade sehr fasziniert, dass du das mit 52 immer noch kannst, weil ich gestern zu meiner Freundin sagte, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das auch nur ansatzweise angenehm finden könnte. Also ich habe regelrecht Angst davor, diese paar Tage Zelt zu gehen. Zeltphobie. Ja. Ja, weil dann bist du so auf dem Zeltplatz und ich bin halt alt, ich muss nachts manchmal raus, ja? Schöner Satz. Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Alter Trick vom Wintercampen, wo man nicht unbedingt raus will. Eine Literflasche, Beitragsflasche mit ins Zelt nehmen. Ja, aber ich will doch nicht, ich habe mal lange im Krankenhaus gelegen und musste in so eine Flasche pinkeln. Das ist doch nicht, das will man doch nicht. Will das ja nicht und will ja nicht unbedingt raus, wenn es strömen regnet, ist das ja, doch gut, okay. So eine Güterabwägung, ja. Genau. Ach Gott. Aber die Frage, was ist uncool? Tja. Das ist das, was mich so belegen hat. Was ist eigentlich uncool? Ja, so diese Sachen, wo man, ja, das ist einfach wirklich eine gute Frage, jetzt hast du mich. Aber so diese Sachen, wo du, weißt du, beige Jacken. Alte Leute tragen immer Jacken in beige. Das finde ich total furchtbar. Das finde ich uncool zum Beispiel. Okay, finde ich auch. Ich wenn das meine Lila-Fließjacke oder so Sachen, weil da funktional ist, aber sonst, nee. Genau, beide okay, die gleiche Lila-Fließjacke. Beide tragen die gleiche Lila-Fließjacke, ne? Ja, oder das Partnerlook, ne? Ja, genau. Bei dem gleichen Jogginganzug unterwegs und so. Gut, das, vielleicht passe ich auch nicht so in das Schema rein, wie die meisten so mit 50 so zu sein haben sollen. Das auf jeden Fall. Also ich finde das schon bemerkenswert, dass du mit dem Motorrad und einem Zelt in England unterwegs bist. Ja, das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Wie lange bist du unterwegs? Ich habe jetzt knapp 4 Wochen Urlaub, war jetzt gerade in Nordschottland gewesen, aber oben an der Küste. Da war oben schlecht Wetter war, bin ich jetzt wieder runter, hänge zum Lancaster rum, fahre ein bisschen nach Cardiff noch runter. Ja. Und wollte nochmal vielleicht Lancaster. Ich habe halt noch Zeit und kreuze ich was hin und her. Und du schläfst die ganze Zeit im Zelt oder bist du mal in Hotels oder Pensionen oder so? Nö, ich schlafe mache alles im Zelt. Letztes Jahr bin ich einmal um die Iberische Halbinsel gefahren, nach Spanien, Portugal, Gibraltar. Komplett alleine? Ja, ich mache sowas alleine. Mhm. Meeren ist immer problematisch. Wenn ich Fotos machen will, anhalten, zurückfahren. Ja, muss man alleine machen. Fotografen sind, also es gibt, glaube ich, nichts Asozialeres als Fotografen. Also wenn man mit einem Fotografen unterwegs ist, wird, glaube ich, so vernachlässigt wie ein Hund, der irgendwo an einer Autobahnraststätte angebunden wird. Das ist mir auch immer so unangenehm. Ich noch mal so stehen bleib, Foto mach, noch mal hier. Geht's jetzt weiter? Ja, gleich. Schlimm. Ich wollte noch mal gerade so ein paar Minuten Meter zurückfahren, weil da war der bessere Ausblick. Ja, genau sowas. Ja, und okay, ich habe jetzt keine Lust mehr. Mir tut mein Kreuz sowas weh. Ich mache jetzt hier schon Schluss. Wir fahren doch nicht die 50 Kilometer noch weiter. Ja. Oder ach komm, es ist noch so früh, lass noch 100 Kilometer weiterfahren. Das ist immer blöd, wenn du unterwegs bist. Alleine bist du halt ein bisschen flexibler. Hast du Familie? Nein. Also Familie schon, aber ich bin ledig. Nee, ich dachte, also das hätte ja durchaus sein können, dass ihr das mitmacht auch. Also dass sie sagen, ja, nee, komm, dann hau ab deine 4 Wochen, dann haben wir unsere Ruhe hier. nee, hat sich nicht ergeben. Allein durch berufsbedingt wohl auch. Naja. Jo. Ja. Jetzt wissen wir, jetzt haben wir geklärt, dass wir nicht wissen, was uncool ist, außer beigen Jacken und Partnerlook. Jo. Schade, zum Camp kann ich nicht kommen, da ist ein bisschen zu weit, weil ich von Köln aus darüber fahre, für ein Wochenende ist mir ein bisschen zu heftig. Mhm. Sonst würde ich dir Zelten beibringen. Dir werde ich Zelten beibringen, Freundchen. Das wird meine Freundin schon machen, weil die ist da geübt drin. Ah ja. Und ich habe mir jetzt ein Zelt gekauft, bei Aldi. Ich habe schon gehört. Wo alle normalen Menschen sagen, sag mal, bist du bekloppt? Aber ist mir ganz gut besprochen worden im Internet. Und ich habe das gekauft, weil man darin stehen kann, weil ein Freund von mir gesagt hat, so, nimm ein Zelt, in dem man stehen kann, damit du dich nicht auf dem Boden kauernd umziehen musst, denn das ist würdelos. Ach, da gewöhnt man sich auch dran. Ich hatte vor 2 Jahren hatte ich auch noch ein Zelt mitgehabt, bei einer Tour war ich da unterwegs, Irland war ich da. Mhm. Da konnte man auch drin stehen, mit großem Vorraum, wo man sich ein Stühlchen reinstellen konnte. Da habe ich zwar auch alles Motorrad geschleppt, aber irgendwann habe ich festgestellt, ich muss mein Gepäck reduzieren. Jetzt bin ich auf ein kleineres Kuppelzelt zurückgegangen, dass man auch in 10 Minuten strömenden Regen aufstellen kann, einen Sturm aufstellen kann. Das war bei den Großen dann nicht mehr möglich. Ja. Was für Motorrad fährst du? Ich habe eine 1100er GS BMW. Schön. Das ist ja so einer meiner Träume. Wo ich mittlerweile sehr preiszufrieden. Ja. Nee. Also die kosten immer noch mehrere tausend, also einige etliche tausend Euro, oder? Also ich meine, es ist eine 17 Jahre alte Maschine. Ich habe die vor 6 Jahren gekauft für 3.500. Ach, das ist ja nur wirklich nicht. Das ist ein Enduro, ne? Das ist diese R1100. Ja, die großen Reisen Enduro, die RS, ja. Da habe ich vor ein paar Jahren in Spanien mir mal eine geliehen. Das war aber eine 1200, glaube ich. Ja, die ist die neue. Ja, ne, die neue, die aktuelle hat es, glaube ich, sogar mit 1300er, oder? Nee, ist noch die 1250, kommt nicht raus. Nicht mehr diskutabel. Seitdem bin ich leider versaut. Das ist übrigens auch ein Zeichen, dass man älter wird. Man fährt auf einmal BMW-Motorräder. Nee. Einfach Sicherheitseffekt, weil das Ding lässt sich viel leichter handeln als manche andere Maschinen. Ja. Man hat mehr Spielraum, man kann mehr gucken. Ja, mir brauchst du halt nicht sagen. Aber alle die keine BMW haben, die sagen halt, ja, für alte Leute. Das sind alles keine Reisensachen. Wir gucken unterwegs mit langen Streckenreisen, die ich überall getroffen habe, 80%, 90% sind BMW-Fahrer. Ja. Einfach zuverlässige Maschine für lange Strecken. Ja. Mir fehlt ja leider noch für so eine BMW das Geld, genau. Außerdem habe ich eine Honda, was soll ich damit dann machen? Stefan, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir noch einen schönen Urlaub. Mach's gut, tschüss, Ken. Tschüss. 0331 70 97 110. Wir reden über das Älterwerden bzw. Ältersein. Guten Abend, Tim. Hi, grüß dich. Tim, 27, da ist man alt, oder? Also zumindest fühlt man sich nicht mehr unsterblich. Man ist schon ein bisschen älter, ja. Wann hast du festgestellt, dass du ein bisschen älter bist? Ja, wann habe ich das festgestellt? Ich denke mal so vor 2-3 Jahren. Also so mit 25 ungefähr. Woran? Also woran hast du es gemerkt? Ja, ich habe es gemerkt daran, dass die Partys und generell so die Wochenendplanung, die wurde irgendwie anders. Also ich hatte damals eine jahrelange Freundin, als es anfing mit diesem, wie du es genannt hast, Gefühl des Älterwerdens. Und da wurde halt die Wochenendplanung so ein bisschen anders. Und man hat dann so Freitagabend, Samstagabend hat man dann auch mal zu Hause auf der Couch verbracht, ohne Planung noch in die Stadt zu fahren, ohne Planung mit Freunden noch irgendeine Gruppe zu bilden, um dann noch irgendwo einzureiten. Und ja, das war dann irgendwann, nicht gleich am Anfang, aber dann so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr fiel mir dann auf, okay, ist jetzt so die wilde Zeit vorbei? Bist du jetzt etwas älter? Ja. Naja, und jetzt im Nachhinein, also wenn du mich jetzt fragst an diesem Punkt heute, würde ich sagen, da hat es angefangen, dieses Älterwerden. Aber wir sind da noch nicht beim Uncool, würde ich sagen. Also, ist das was du irgendwie bedauerst oder ist es halt, wie es ist? Nee, eben ganz und gar nicht. Also wenn wir jetzt zum Thema cool und uncool zurückkommen würden, dann würde ich sagen, also cool ist immer noch relativ, also das hat damit nicht so viel zu tun, finde ich. Also, aber die Sichtweise, also ich denke mal, das ist, was viele vorher schon auch gesagt haben, die Sichtweise wird eine andere und ich denke mal, cool ist immer die Situation, in der du dich gerade befindest und vielleicht auch die Dame, die vorhin angerufen hat, die findet wahrscheinlich ihre Lebenssituation zurzeit auch ganz cool. Ja. Also deswegen. Wahrscheinlich, ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, verdammt. Siehst du das? Wenn, ja, das, wenn ich mir einmal nicht Stichworte aufschreibe, dann bin ich raus. Achso, genau. Hast du so Coolness ist ja eigentlich so, ja, so Gelassenheit und sowas, ne? Hast du das Gefühl, dass du entspannter wirst im Laufe der Zeit? Ja, entspannt auf jeden Fall. Also man macht sich nicht mehr ganz so viel Stress. Also beruflich nicht, vielleicht auch privat nicht. Es gibt immer mal so, du stehst halt früh morgens auf, du hast einen Plan, wie der Tag verlaufen soll. Mhm. Das fängt beim Aufstehen eigentlich an, also vielleicht schon am Abend davor, wenn du ins Bett gehst, machst du dir Gedanken, wie der Tag verlaufen soll, der nächste. Und es gibt dann halt natürlich ein paar Variablen, die kannst du vorher nicht abschätzen. Oder du kannst sie abschätzen, dann kommen aber ein paar dazu, die du vorher gar nicht bedacht hast. Und das bringt es dann so ein bisschen durcheinander. Und es gab die Zeiten, da ist man sehr nervös geworden, wenn dann mal irgendwas dazwischen kam, was überhaupt gar nicht reingepasst hat. Und das ist jetzt, ja, okay, ich merke es immer noch. Also es ist nicht so schön, wenn so ein Tag mal ganz anders läuft, als er laufen soll. Aber es ist nicht mehr ganz so dramatisch. Ich mache mir auch nicht mehr im Nachhinein so viele Gedanken darüber. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil des Älterwerdens. Ich habe ja die Sorge, dass man irgendwann im Prozess des Älterwerdens auch wieder verkrampft. Also dass man erst entspannt, ja, und dann wieder verkrampft. Also es ist einfach nur eine Sorge, die ich habe, ich weiß es nicht. Das ist so dieses, hatte ich eben schon kurz erzählt, dass ich, je älter ich werde, desto gesteigerteren Wert lege ich auf Rücksichtnahme. Ja, genau. Und das ist was, wo ich oft denke, so, verkrampfe ich da vielleicht gerade? Nee, ich sehe das nämlich genauso. Also Rücksichtnahme, als ich angerufen habe bei euch, da hat zum Beispiel der Kollege, der die Telefonate annimmt, der hat auch gefragt, wie siehst du das Älterwerden? Und da habe ich auch gesagt, naja, ganz entspannt und nicht so verkrampfen, sehe ich halt, also diese Rücksichtnahme zum Beispiel, das sehe ich nicht jetzt als Älterwerden, also oder als uncool an, ganz im Gegenteil, weil ich denke mir, dass das ja für alle einen Vorteil hat. Ich glaube, das hast du vorhin auch so ungefähr ausgedrückt. Und das ist für mich keine uncoole Sache. Also das ist für mich definitiv cooler. Es ist halt nur schade, wenn das nicht alle Menschen so sehen. Aber es gibt auch ältere Menschen oder Menschen, die älter sind als ich, die auch sehr, nicht so sehr auf ihre Mitmenschen achten. Also auch in der Bahn zum Beispiel, du hast, glaube ich, vorhin dieses Beispiel genannt, wenn du der Meinung bist, du hast in der Bahn irgendwie gerade eine richtige blöde Situation, da nervt dich einer mit seinem Essen oder mit was vor eigentlich ein paar Jahren mal bei den jungen Leuten cool war, über ihre Smartphones kein Headphone, sondern am besten, oder kein Headset, sondern am besten voll den Lautsprecher, ja, an diesem kleinen Ding, dieses Monoteil, das tut mir weh im Ohr. Das ist aber nicht heute nur so, sondern das war auch schon vor 10 Jahren so. Selbst als ich selber so ein Handy hatte, fand ich das schon ekelhaft. Also zumal ich weiß, dass zu Hause eine coole Anlage steht, wo ich das viel besser hören kann. Aber ich kann auch irgendwo abends hingehen und da weiß ich genau, da habe ich einen tolleren Sound. Da kann ich das Lied viel mehr genießen, als wenn ich jetzt das hier, und ich weiß doch genau, dass ich nicht alleine in der Bahn bin. Ich verstehe dann auch nicht so ganz, warum muss ich den Leuten damit auf den Sack gehen? Also mir wäre das peinlich. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht unbedingt als Verkrampfung. Und wenn du dann sagst, du bist der Meinung, wenn du in der Bahn so ein bisschen mal um dich schaust, du bist ja der Einzige, der das so sieht, da sind ja auch Leute dabei, die sind älter als du, denke ich mal. Und deswegen, also es gibt auch Leute, die sind eben älter und die scheinen das auch nicht zu stören. Die haben das scheinbar auch nie wirklich diesen Prozess durchgemacht. Vielleicht so. Es gibt also noch Hoffnung für so Leute wie mich. Naja, oder mich, ja. Vielleicht. Oder dich, genau. Wie alt bist du denn überhaupt? Also ich 45, ich bin 45. Du bist 45? Ja. Okay. Das hat dich jetzt entsetzt, ne? Ja, ein bisschen schon. Warum? Naja, ich hätte es nicht gedacht, muss ich sagen. Also so, ja gut, womit fange ich jetzt an, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie... ja, sieh mal zu, wie du da jetzt rauskommst, ne? Ja. Naja, also hättest du mich für älter oder hättest du mich für jünger gehalten? Das ist ja immer schon mal... Ja, natürlich halte ich dich für jünger, das ist ja schon mal klar. Okay. Ja. Aber du arbeitest ja bei einem relativ jungen Sender, du machst ja hier relativ spät abends immer noch Sendungen. Wenn du jetzt aufs Rentenalter stark zugehen würdest, würdest du ja wahrscheinlich um die Uhrzeit auch eher im Bett liegen, als jetzt noch zu arbeiten. Ist ja vielleicht auch so ein Punkt. Weiß ich auch nicht. Ach du, wenn meine Sendung nicht freitags abends wäre, würde ich um diese Uhrzeit tatsächlich im Bett liegen. Da sind wir wieder beim Thema cool oder uncool. Ich habe mir vorhin auch überlegt, jetzt sitze ich hier zu Hause und höre Fritz und höre mir noch so ein bisschen Gequatsch an. Das mache ich auch noch mit. Und vor 3 Jahren war ich um die Uhrzeit schon lange unterwegs. Wäre halt Remi Demi. Ne? Also, ja, so bin ich jetzt aber deswegen uncool. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es jetzt gerade cool, was ich mache. Interessanterweise merke ich das ja auch. Ne? Also ich habe jetzt über die Jahre, die ich in Blue Moon mache, auf jedem Sendeplatz, also an jedem Tag Blue Moon gemacht. Auch immer nicht nur einzelne Tage, sondern auch wirklich über längere Zeiträume. Und freitagsabends, das sind halt, ist die Kernzielgruppe dieses Senders, ist praktisch unterwegs. Die rufen nicht an. Ne? Also so die 14 bis, oder was ist das, 19 bis 29-Jährige oder sowas. Davon rufen echt wenige an nur. Also du bist da gerade eine ziemliche Ausnahme. Okay. Vom harten Kern bin ich der harte Kern. Du bist der harte Kern des harten Kerns, genau. Ja. Der uncoole alte Sack des harten Kerns, cool, genau. Verdammt. Ja. Wenn du dir die Alten anguckst, gibt's da, die Frage habe ich heute Abend schon häufiger gestellt, gibt's da irgendwas, wo du sagst, so nicht? Also so möchte ich garantiert nicht werden? Ich möchte nicht verbittern, also ich möchte nicht verbittern und ich möchte auch definitiv nicht auf einer Meinung, die mir entweder selbst gegeben ist, die ich vielleicht lange Zeit hatte oder die mir vielleicht auch neu zugetragen wird, die ich auch annehme, möchte ich nicht irgendwie drauf beharren über eine lange Zeit. Also es gibt ja so, also generell Menschen, aber gerade im Alter, denke ich, ist es ein großes Problem, dass du auf einer Gegebenheit, auf einer Meinung, auf irgendwas, was über langen Zeitraum so war, es ist eine Gegebenheit und so ist es und es ist sehr unwahrscheinlich bis unmöglich, dass sich das verändern könnte. Und das, so möchte ich nicht sein. Also ich möchte diese Offenheit für Neues, für anderes oder überhaupt, dass ich vielleicht auch mal einfach mit meiner Meinung falsch liegen könnte oder mit dem, was ich über irgendetwas denke, dass ich damit falsch liegen könnte, dass ich offen bin für vielleicht das Richtige oder eben erstmal das andere und dann in der Lage zu sein und willens zu sein, seine Meinung zu ändern. Willens vor allen Dingen. In der Lage ist, denke ich, jeder. Also in der Lage ist auch noch, wenn er jetzt nicht, sage ich jetzt mal, aufgrund von einer Krankheit her nicht mehr in der Lage ist, dann wird er auch nicht in der Lage sein, jetzt über irgendwelche politischen Themen großartig zu diskutieren oder sich darüber Gedanken zu machen. Also ich rede jetzt von Alzheimer oder sowas. Aber solange ich noch klar denken kann und noch ein gewisses Maß an Auffassungsgabe habe, denke ich mal, ist das ganz, ganz gut und von Vorteil. Und das ist zum Beispiel auch großer Unterschied. Ich habe mich zwar schon verändert in den letzten 10 Jahren, also ich bin, wie gesagt, 27 und zwischen 17 und 27, ich glaube, das hat mich dein Kollege vorhin auch gefragt, was hat sich so verändert in deinem Leben, sage ich so, diese Grundeinstellung eben, dieses Offensein, dieses, ja, vielleicht diese Toleranz, was auch immer, das ist einfach, ich höre mir gerne immer alle Meinungen an, bevor ich selber mir meine Meinung bilde und das ist halt wichtig, oder mir ist es wichtig, dass das auch noch mit 67 oder 77 bei mir so ist. Aber das ist dir jetzt wichtig. Die Frage ist, ist es dir mit 77 immer noch genauso wichtig und wirst du es dann immer noch so aufrecht zu versuchen, das so aufrecht zu erhalten? Das werde ich versuchen, ja. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Man trifft zwar immer auf viele Menschen, mit denen man eigentlich gar nicht zusammentreffen sollte, sollte sich vielleicht nicht so unbedingt von seiner Meinung zu schnell abbringen, aber man sollte eben auch vielleicht ein bisschen herauskristallisieren, wo könnte ich falsch liegen, was ist einfach Bullshit, damit brauchst du mir nicht kommen. Also sprich, wenn ich selber sage, als Beispiel, ich bin ein offener Mensch, ich gehe gerne zum Beispiel zum Karneval der Kulturen, ich gucke mir das gerne an, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Glaubensrichtungen gucke ich mir das gerne an, ich habe da meinen Spaß. Ich freue mich, wenn ich lächelnd auf Leute zugehe und ich bekomme ein Lächeln zurück. Und ich habe Leute um mich rum, die da niemals hingehen würden, die lieber ihren Samstagabend oder ihren Sonntagabend ganz anders verbringen würden oder jetzt ihr Pfingstwochenende. Verstehst du, was ich meine? Also es gibt halt einfach in meinem Umfeld Leute, die meiner Meinung nach zu meinem privaten Lebensstil gar nicht passen würden. Das ist So, da fällt mir immer das Lied von Kraftklub ein. Das ist so ein bisschen... Welches? Was singt er da? Drei Schüsse in die Luft, glaube ich, genau. Kenne ich gar nicht. Ja, dieses, wenn man, ich war schon zu lange mit euch und ich müsste eigentlich schon lange gegangen sein und das fällt mir da immer so ein bisschen ein. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, dass man da so auf seinem Weg bleibt, den man für sich selbst eingeschlagen hat. Dass man eben tolerant bleibt und offen bleibt und nicht immer alles glaubt, was man so sofort liest, sondern dass man sich auch mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu allen möglichen eben aneignet, um dann zu sagen, okay, jetzt kann ich mir eine Meinung bilden, aber ich kann trotzdem immer noch gerne diskutieren, ja, und so weiter und so fort. Also, dass man einfach nicht so verbissen wird im Alter, gerade weil ich eben auch viele ältere Menschen schon kennengelernt habe, die, wenn man mit denen diskutiert, über was auch immer, politische Themen oder übers Geld oder über die Spritpreise oder sowas, also es ist immer so ein bisschen, ja, man kämpft immer so ein bisschen gegen Mühlen an, das ist schwierig. Die sind immer der Meinung, heute ist es teurer geworden, aber ich bin immer der Meinung, naja, aber habt ihr nicht die Spritpreise, sind die nicht schon immer gestiegen? Also habt ihr nicht schon vor 20, 30 Jahren, habt ihr eigentlich auch schon so ein bisschen gejammert, dass ihr jetzt viel mehr für den Sprit bezahlen müsst als noch vor 5 Jahren und, aber irgendwie wird es nicht so recht gesehen. Es gibt halt sehr viel Sturheit einfach so im Alter. Und das ist ja Altersstarrsinn, ja, das will man auch nicht eigentlich. Ja, ja. Genau. Dass es einfach mich hoffentlich in Ruhe lässt, dieser böse Stasen. Tim, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Jetzt wünsche ich dir auch schöne Pfingsten. Danke. Jo, tschüss. Ihr hört den Blumenau Fritz, wir reden über das Älterwerden und das damit einhergehende Uncoolwerden. Das Vermeintliche, anscheinend ist das ja gar nicht so. Fritz. Was? Blue Moon. Habe ich doch glatt das Mikro nicht zugemacht, als ich die Kollegin angequatscht habe. Nee. Übrigens habt ihr nicht mitgekriegt, wie ich sie angequatscht habe. Wir reden über das Älterwerden. Ein paar Minuten haben wir noch und der Ronny ist dran. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Hallo Ronny. Hallo, grüß dich. Ronny, 44 Jahre. Seit wann fühlst du dich alt? Ich fühle mich überhaupt nicht alt. Komm, also, ich fühle mich eigentlich auf der Höchststufe meines Lebens. Ich bin fit und... ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie alt bin, ne? Gibt es denn irgendwas, das hatten wir eben mal, so eine Kulturtechnik, mit der du nicht mehr klarkommst? Also was bei meinem Vater der Videorekorder war? Nee, Videorekorder, Smartphone und so ein Scheiß, komme ich alles mit klar, ne? Aber es gibt da ein paar bestimmte Gesellschaftsprobleme, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Zeit hat sich verändert. Gesellschaftsprobleme, ja? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt pass mal auf, jetzt geht's los. Zum Beispiel, wie es ich, WhatsApp, Facebook, Twitter, MySpace und so einen ganzen Scheiß. Ne, damit habe ich eigentlich ein Problem und da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich älter geworden bin, weil das macht eigentlich... die ganze Gesellschaft eigentlich viel zu schnelllebig. Das ist übrigens auch eine Kritik. Das ist so eine Kulturkritik, die ist schon bei Einführung der Eisenbahn formuliert worden und wahrscheinlich sogar vorher schon. Ja, natürlich. Wie gesagt, die eine Seite heißt es gut, die andere Seite heißt es halt nicht gut. Weil wenn ich, vor 20 Jahren in eine Zeitung geguckt habe, da stand dann, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, Eiserne Hochzeit, Diamantene Hochzeit. Aber ich sage dir, sowas wird es in 30 Jahren nicht mehr geben. Das ist aber doch super. Also natürlich wird es in 30 Jahren noch geben, aber halt nicht mehr in dieser Häufung, wie es das früher gegeben hat, weil die Menschen aber heute nicht mehr gezwungen sind, bei einem Partner zu bleiben, bei dem sie gar nicht sein wollen. Das ist doch was Gutes. Ich finde es eigentlich nicht gut, weil das gleiche Problem habe ich mich gerade selber. Ne? Früher hat man dann irgendwelche Probleme ausdiskutiert und so weiter. Und heutzutage ist es eher so, wenn man irgendwie Stress hat oder ein Problem hat, dann wird das gleich alles breitgetreten und gepostet auf MySpace, Facebook und das Eck, wie der ganze Scheiß heißt. Und dann stehen gleich schon 20 andere in den Startlöchern, die dann, weiß ich, irgendwie Frauenversteher oder Männerversteher sind oder was auch immer. Und da hast du gar keine Chance mehr, dich irgendwie zu rechtfertigen. Also und daran habe ich gemerkt, dass ich älter geworden bin. Mach das mal konkret, das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe dein Problem ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja kein Problem. Aber du sagtest, du wärst jetzt selber in einer Situation, das verstehe ich ja, jetzt nicht. Ja, natürlich. Okay, pass auf, ich werde es erzählen. Ich hatte eine Beziehung zu einer Frau, die ging über 3 Jahre. Ne? Ja. Und wir hatten dann irgendwann Schwierigkeiten und so weiter. Und ich war eigentlich derjenige, der immer das Gespräch gesucht hat. Aber leider hat da irgendwo kein Weg drin geführt, weil über diese sogenannten sozialen Netzwerke gleich 20 andere parat gestanden haben, die natürlich irgendwo einen besseren Weg wussten. Ja, und da hat man irgendwo überhaupt gar keine Chance mehr. Und dafür machst du die sozialen Medien verantwortlich? Aber hundertprozentig. Was wäre denn eine alternative Erklärung? Kann es nicht genauso gut sein, dass sie einfach keinen Bock mehr hat, mit dir zu reden? So will ich das ja nicht sagen. Ja, gut, sie hat ja schon Bock, aber wie gesagt, also dadurch hat die Beeinflussung natürlich deutlich zugenommen und man wird ja von sowas total überhäuft. Und dadurch ist es einfach schwieriger geworden. Ne? Was ist denn passiert auf Facebook? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß bloß, dass es über Twitter gegangen ist und dass es über WhatsApp und so weiter gegangen ist. Dass sie dich verlassen hat, oder was? Ja, naja, wir haben uns erstmal getrennt. Und ich sage mal, diese ganze Sache mit diesen sozialen Netzwerken macht das nicht unbedingt einfacher. Ne? Weil da prasseln ja so viele Dinge auf ihn ein, weil man ist ja irgendwo bestrebt, durch diese ganze Sache irgendwie seinen ganzen Tagesablauf, alles was man gerade tut, irgendwo zu posten und sich mitzuteilen und so weiter und verliert im Prinzip dadurch den Blick eigentlich auf die Dinge, die eigentlich wichtig sind. Ja? Also du unterstellst jetzt ihr, dass sie den Blick auf die Dinge verloren hat, die wichtig sind, weil sie Facebook benutzt oder Twitter benutzt. Nee, unterstelle ich ihr überhaupt gar nicht. Sie kann ja benutzen, was sie will. Das ist mir völlig Lacke. Aber ich denke mal, dass es dadurch nicht unbedingt einfacher geworden ist. Und die ganze Sache wird sie ja noch weiter ausbauen und es wird auch in Zukunft nicht einfacher werden. Aber was genau sollte denn einfacher werden? Also was würdest du dir erhoffen, dass, also wenn es Facebook und Twitter nicht gäbe, was würde dann passieren? Dass man einfach, weiß ich, dass der soziale Kontakt zueinander einfach besser wird und dass das alles nicht so oberflächlich läuft wie heutzutage. Und, naja, aber ich höre jetzt daraus, dass sie keinen Kontakt zu dir haben will. Wir haben ja Kontakt, so ist es ja nicht. Ne? Aber sie ist schon sehr durch diese Medien und so weiter beeinflusst. Also das merke ich und das ist auch hundertprozentig so. Inwiefern beeinflusst sie das denn zu deinen Ungunsten? Ich weiß ja nicht, ob es zu meinen Ungunsten ist, aber... Naja, du kritisierst es ja. Natürlich kritisiere ich es, weil ich denke mal, dass sie ein Mensch ist, der sich sehr leicht beeinflussen lässt und dass es dadurch halt nicht einfacher geworden ist, irgendwie an sie heranzukommen. Ne? Und ich denke mal, dass ich nicht der Einzige bin, der so ein Problem hat. Ja, aber du unterstellst ja, dass sie prinzipiell ein Interesse daran haben könnte, dass du an sie rankommst, aber vielleicht hat sie das ja gar nicht. Ja, und das hat nichts mit den Social Networks zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass sie dieses Interesse halt nicht hat. Und durch die Social Networks ist sie in der Lage, sich mit anderen Menschen auszutauschen und ist nicht gezwungen, mit dir zu interagieren. Das mag sich jetzt natürlich im Einzelnen. Das will ich gar nicht bezweifeln. Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Ja. Aber ich meine nur, dass es in der heutigen Zeit, den ganzen Leuten viel zu einfach gemacht wird. Ja, da wird halt nicht bis zum Ende diskutiert oder irgendwas. Da werden keine Argumente mehr für vollgenommen. Da wird halt viel mehr darauf gehört, was andere sagen. Das ist eigentlich das Problem, was ich gemerkt habe, wo irgendwo die Zeit weitergelaufen ist. Ja? Ich stehe genau auf der anderen Seite. Ich sage, das ist gut. Das ist gut, dass ich nicht gezwungen bin, mit Menschen zu interagieren, die der Meinung sind, dass ich gefälligst oder wie auch immer mit ihnen zu interagieren habe, sondern dass ich tatsächlich dass ich meinen Resonanzraum woanders finde. Also, dass ich sagen kann, okay, ich interagiere halt mit anderen Menschen, die irgendwo anders in diesem Land sitzen, weil mich das, was die zu sagen haben, viel stärker interessiert als das, was Leute in meiner unmittelbaren Nähe zu sagen haben. Also alles richtig. Ich finde das zum Beispiel, ich halte das zum Beispiel für einen Gewinn. Das ist ganz witzig. Ja, wie gesagt, ist ganz witzig. Kann man von einer Seite sehen, kann man auch von der anderen Seite sehen. Genau. Ne? Finde ich ja auch nicht verkehrt und so weiter. Ne? Im Endeffekt muss jeder selber für sich entscheiden, was er will. Aber ich sage mal, dadurch wird es halt vielen Leuten viel zu leicht gemacht, ja, vor Problemen davon zu rennen. Steile These, die müsste man eigentlich mal diskutieren irgendwie. 100%, sagt ihr, wie es ist. Social Networks lassen vor Problemen, Problem, ich schreibe mir das gerade auf, vor Problemen weglaufen. Eventuell wird da ja mal ein Sendungsthema draus, aber da muss ich noch ein bisschen dran rumkauen. Ronny, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Schönes danke. Jo. Und wir hören uns bestimmt nochmal. Na klar doch, bis bald. Bis bald, mach's tschüss. Gut. Lassen ein Social Network. Sind Social Networks Eskapismus? Das wäre ja eigentlich die Frage, ne? Müssen wir mal diskutieren irgendwann. Weiter geht's mit Matthias. Hallo Matthias. Hallo. 35 bist du. Ist das alt? Ja, nö. Ich sehe auch nicht aus wie 35. Jetzt sagst du. Ja? Die anderen sagen da was anderes. Sagen auch andere. Also sehr oft, weil ich werde gefragt, wie alt ich bin. Und sage ich. Also ich werde so oft gefragt, weil ich in der Gastro arbeite. Und mittlerweile habe ich mir angewöhnt, 25 zu sagen. Sind alle einverstanden damit. Ja, also... Ich sehe jünger aus, als wie ich bin. ja, nee. Also, und ich finde das auch jetzt gerade mal, muss ich mal sagen, vom Vorredner, ich höre jetzt eine Weile zu und muss mal eigentlich sagen, dass es älter werden eigentlich cool ist. Man wird nicht uncooler, das ist Quatsch. Uncool ist man eigentlich so, finde ich, wenn man so gerade in dem Alter ist, wo man sich cool findet. Weiter ist man eigentlich der bekloppteste Idiot. Ja, Spätpubertät, Anfang 20. Wenn man meint, wüsste man es. Ja. Genau, und so, da hat man noch so, sag ich mal, wenn sie mit Latte durch die Hose rennen und in der Hose rumrennen und denken, die können jede Frau angraben oder sonst wie, und wenn sie auf Partys sind und Festivals und werden eigentlich nur müde ausgelacht. Ne? Ja. Und das ist, ich denke eher, das ist umgekehrt. Uncool wird man nicht, weil ich finde gerade auch, ich habe ungelogen, ich habe ein Poster von meinem Chef in der Wohnung hängen. Das ist uncool. Nö, das ist nicht uncool, weil mein Chef ist die coolste Sau der Welt. Aber Poster also, vom Chef, um Himmels Willen, wer ist dein Chef? Mein Chef ist, wir sagen immer der Zause zum und ist ja alles per Du bei uns. Ist ja nicht mein richtiger Chef, das ist halt der Hermann und der ist halt der Chef von der Kneipe in Leipzig hier. Mhm. Und das ist so Szenebau, ist ja so Gotikbau, so Absinterie ist das. Das ist, glaube ich, sogar der größte Absinterie Europas. Mhm. Und da steht gerade ein Leichenwagen davor, ist ja gerade WGT. Und der Kerl ist einfach nur der Hammer, muss man mal sagen. Also, ist nicht so. Ich habe ihn als Kumpel kennengelernt und brauchten so mal jemanden, der grillt und ja. Wurde ich da so überredet, wie so in so einem schlechten Armeefilm. So erstmal wirst du hingeleitet, so trink mal ein, zwei mit, dann wird dir was erzählt und dann hier unterschreib mal, ist gut für dich. Den anderen Tag hast du dann auf einmal einen Job als Griller und wusstest eigentlich gar nicht mal, dass du da irgendwie Ja gesagt hattest, aber dein bester Kumpel saß und neben sagt, ja, du grillst jetzt dort, naja, schön. Also ganz cool, also wirklich so, das ist... Naja, wie soll man sagen? Ich muss auch sagen, meine Mutter ist die coolste Frau der Welt. So, die ist 50 und die ist einfach nur der Hammer, muss ich mal sagen. Mhm. So, also auch mit so, wie soll ich sagen, jeder Ältere ist eigentlich auf seine Art hat Lebenserfahrung gesammelt, bringt die rüber. Man kann mit denen reden über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Je nachdem, was jeder halt erlebt hat. Mhm. Und ich finde, so, wenn die auf dem Boden geblieben sind und auch Geld verdienen, sag ich mal, haben wir Karriere gemacht, einige Freunde auch. Und die sind alle so auf dem Boden geblieben. Und ich finde, das macht den Menschen ja cool irgendwie. Nicht, dass er so uncool ist, eigentlich so derjenige, der denkt, der kann sich mit seinem Meistertitel oder mit seinem Studium oder mit seinem BMW oder so hier in irgendwas erkaufen, wo er denkt, der ist cool damit, aber das ist er letztendlich nicht. Er ist im Grunde genommen ist er in meinen Augen immer nur arm. Wir halten also fest, dass mit zunehmendem Alter oder zunehmender Reife die Coolness eigentlich nur noch zunimmt. Wenn man es richtig macht, wenn man nicht dumm ist, sage ich mal, und ich muss da leider meine Familie mit meinen Onkels, die sind nur mal dumm und denken, die sind cool und ja. Der eine ist 60 und lebt bei Oma, also bei meiner Oma noch und lässt sich von der, bei denen sein scheiß Toyota kaputt gegangen ist, sorry, den Scheiß, und da lässt er sich von seiner Mutter, die 86 ist, in BMW finanzieren. Und der fährt damit durchs Dorf und tut erstmal das neue Auto zeigen und denkt, das ist cool. Also, und das finde ich dann wieder sehr, sehr, sehr toller Arm. Gibt's auch bei älteren Leuten. Aber ich denke mal, je älter man wird, umso reifer man wird und umso cooler wird man auch. Kommt natürlich auch auf die Umgebung an, mit der man sich abgibt, denke ich mal. Also cool sind für mich natürlich keine Leute, die mit 40, 30, 40, 50 vor der Tankstelle stehen und ständig Bier saufen oder vom Supermarkt oder so. Also das ist natürlich auch nicht cool. Also es gibt auch coole 16-Jährige. Ich habe eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder. Das sind coole Schweine, muss ich auch mal sagen. Die machen sowas nicht. Aber ja, wie sage ich, cooles kommt immer von der Reife an, von der Weltansicht. Und so. Und kommt nicht drauf an, ob man älter wird. Oder ob das früher, ich würde auch niemals da sagen, jetzt früher war alles besser. Stimmt auch nicht. Das ist Quatsch. So, ich finde eigentlich so, die Zukunft hat immer neue Überraschungen bereit, so muss es auch so sehen. Hat auch irgendwas mit Coolness zu tun, dass man so der Zukunft einfach mal, sagen wir mal, so entgegenblickt, so fuck off, lass kommen, ich schaff das schon, weißt du so. Und egal wie alt ich bin, das schaffe ich immer. Und wenn es mich irgendwann umhaut, ob es ein Auto ist, wenn ich falsch über die Straße laufe oder der natürliche Tod, sage ich mal. Aber ich habe cool gelebt, ohne dass ich jetzt schimpfen muss oder nachbauen muss. Ich habe was verpasst oder so in meinem Leben. So, Matthias, ich wirke dich jetzt ab, weil ich nämlich noch Yvonne in der Leitung habe. Der würde ich wenigstens gerne noch die letzten anderthalb Minuten schenken. Genau, mach das. Danke für deinen Anruf und schönes Wochenende. Danke dir auch. Tschüss. Und hallo Yvonne. Ja, hi. Das letzte Wort ist deins. Mach was draus. Das ist ja cool. Also der Vorredner war ja schon echt cremig. Ja, darum fand ich das jetzt so schön, dich noch schnell rannehmen zu können. Ja. Also ich finde auch, also ich bin ganz seiner Meinung, weil, also man ist ja selber innovativ und man muss ja mal über den Tellerrand gucken und nicht immer sagen, die alten Zeiten waren geil. Weil wenn ich die alten Zeiten möchte, dann habe ich einen Stillstand ja im Kopf. Also ich habe selber 4 Kinder, der Große ist 22. Ui. Ja, und ich bin aber 45, ich bin jetzt aber auch schon Oma, ne? Respekt. Also ich bin ja praktisch so eine 3-Generationen-Person, ne? Und ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Also was die Jugend auch so an mich weitergibt, weil ich lerne auch, oder ich übernehme auch viel gerne von der Jugend, weil die einfach entspannter sind. Die sind manchmal auch nicht so verklemmt. Und die, wie der Vorredner schon sagte, kick mal mein Auto, mein Boot, meine Haushälterin, keine Ahnung, also sondern die sind nicht mehr so steif. Also wir sind ja damals noch so ein bisschen gemaßregelt worden, ne? Also wir sind ja mit 21 musstest du noch mit einem Krankenschein zum Mutti rennen, damit du zum Frauenarzt durftest und die wusste genau, was du da machst. Und das war ja auch so eine gewisse Erniedrigung und heute ist es auch ein bisschen freier alles geworden. Und also und diese Freiheit, ich meine, die kann man nutznießen, ich sag mal, wenn man halt abstürzen will, das ist die eine, also die eine Seite und die andere Seite ist aber so, wie er schon sagte, der Vorredner, wenn man es richtig macht, dann kann man wirklich auch da mitwachsen und dann macht es richtig Spaß und ich habe jeden Tag Besuch, also ich habe 22, ich habe eine 18-jährige Tochter, ich habe einen 16-jährigen Sohn und ich habe einen 9-jährigen Sohn und eine Enkeltochter, die wird nächsten Monat 1 Jahr. Und ich habe eigentlich alle hier vertreten und das macht echt Spaß, auch von denen was mitzubekommen. Und nicht nur, ich sag mal, diesen Tunnelblick, ich bin alt, ich bin doof, ich bin stolz auf meine Das ersten. Ist es, die Interaktion mit jüngeren Menschen ja, hält also einen ich, selber jung. Darum ja, mache ich das hier so gerne. Ja, genau. Also ich meine, man hat auch dann mal eine andere Meinung. Nicht immer nur, also früher, ich sag mal, natürlich hatten wir auch unsere Freiheiten. Wir konnten noch ein paar Äpfel klauen und dann haben wir ein paar Backpfeifen bekommen und heute kriegst du gleich eine Anzeige. Aber die müssen sich doch genauso, aber auch irgendwo, ich sag mal, an wirklich blöde Regeln halten, die wir auch, glaube ich, manchmal selber unsinnig finden, weil wir sie ja noch früher erlebt haben, mit noch mehr Freiheiten. Aber ich sag mal so, die Leute, ich muss dazu sagen, ich habe selber Abstand von meinen Eltern genommen, weil die nämlich genauso spießig ihren beschissenen Benz durch die Gegend fahren, tut mir leid, anstatt sich, ich sag mal, um ihre Enkelkinder zu kümmern. Yvonne, also, ich muss Schluss machen. Ja, der Kollege Langenfeld, der nach mir dran ist, der muss sich hier noch einrütteln. Oh, rüttel den rein. Ja. Ich glaube übrigens, dass wir zunehmend unfrei werden, was auch noch ein Sendungsthema ist, das ich vorschlagen werde. Ja. Also heute war die Sendung, die sehr viele Themen ergeben hat. Sehr, sehr schön. Yvonne, ich danke für deinen Anruf. Schönes Wochenende, schöne Pfingsten. Dito, ne? Alles jo, klar. Jo, danke, tschüss. Jo, tschüss. Ich habe schon gesagt, hier geht's jetzt gleich weiter mit André Langenfeld, der dreht Platten, dass ihr tanzen könnt. Und wir hören uns wieder nicht nächsten Sonntag, da ist Film Blue Moon, sondern übernächsten Freitag, da ist dann wieder erster Freitag im Monat und da wollen wir endlich mal wieder Rätsel raten, falls nichts dazwischen kommt an interessanten Themen. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Fritz. Und das hört man.